die letzte Sendung des Jahres. Da spenden wir wieder gute Unterhaltung für euch. Haha, und René setzt heute auf Rot. Ja, und ob ich deswegen wirklich zur Suchtberatung muss, das erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der um Mitternacht wahrscheinlich wieder die Wunderkerze falsch herumhält. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 180. Folge an diesem wunderschönen 17. Dezember 2025. Jawohl. Und ich sag Prost. Prost. Marc. Prost. Ja. Nee. Achso, Stefan, Prost. Übrigens, danke für die nette Stefan. Einleitung. Ja, hier, Prost. Prost. Ich trinke Wasser. Ich trinke das Zeug, was Flügel verleiht. Ich trinke laut. Hoffentlich wirkt es nicht. Ich habe nämlich Höhenangst. Achso, Marc, hallo Marc. Ja. Ja, Marc ist auch noch. Und hier kommt der Mann, der auf dem Sofa sitzt, modisch gekleidet. Ich kriege ja jetzt auch immer eine Begrüßung. Das weinrote Pullöverchen passt wunderbar zu den Applikationen seiner Fila-Sneaker. Also so rein farblich, dazu die blaue Jeans abgesetzt und die Haare wieder offen. Hier ist Stefan. Okay. Ich muss was dazu sagen, ich glaube, die sitzen ein bisschen eng. Nein, dann checkt er sofort. Ja, muss ich gleich mal gucken. Nö, passt. Das geht deutlich subtiler, René. Man kann einfach fragen, sag mal, Stefan, bist du heute wieder Linksträger? Das verunsichert sofort. Das impliziert aber alles und ist möglicherweise auch für das elaborierte Verständnis unserer Zuhörer denn noch etwas witziger. Keine Ahnung, so, was weiß ich schon. Damit kratzen wir schon nach 30 Sekunden an der Jugendfreiheitsgrenze. Aber wirklich. Leute da draußen, ich begrüße euch ganz lieb und recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Es geht auch gleich wieder los, weil wir haben wieder jede Menge Sendungen, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier off-air los wäre, kurz bevor wir die Aufnahme hier für uns gestartet haben. Also als ob man die Zeit so 30, na sagen wir 40 Jahre zurückgedreht hätte, also Alltagssexismus par excellence. Da ging es zum Beispiel darum, hier die Stecker von unserem Mikrofon in das Aufnahmegerät zu stecken und was für witzige Anekdoten wir daraus produziert haben. Ja, man muss steck's tiefer rein, dann wird's lauter. Ihr seid hier die Schweine. Wenn Blut kommt, kannst du aufhören. Also wirklich. Unfassbar. Also Marc, ach, findest du das Loch nicht, sind keine Haare dran, ihr kennt das. Ja. Das scheint alles in deinem Kopf noch abgegangen zu sein. Diesen Teil. René, du hast doch die meisten raus. Diesen Teil der Show habe ich gar nicht miterlebt. Ja, ich auch nicht. Es tut mir auch leid, dass ich euch jetzt hier so ein bisschen in Verlegenheit bringe, aber hey, Marc, ich habe das immer so verstanden, als ob das hier mein Job ist. Marc, du machst mein kindliches Gemüt machst du kaputt. Stefan und ich sind doch so unbefleckt. Mhm. Ja, bis auf diesen Kakaofleck dann direkt neben dem Mayo-Streifen und dem Ketchup. Wenn ich bei Stefan hier klingel, wir sind nämlich wieder bei ihm im Büro. Oh ja. Habe ich schon vergessen. Wieder langweilig. Bei ihm im Büro. Dann frage ich automatisch immer, kommst du runter spielen? Aus Reflex. So viel zum Thema. So wie früher. Ja. Sehr schön. Und dann kommt der große Onkel und kommt mit so komischen Sachen um die Ecke. Ja. Einer muss es ja machen. Ja. Gut, Leute. Ja, wir sind wieder hier. Ja. Letzte Folge des Jahres, 2025. Ja, irgendwie schon. Vielleicht sollen wir zu der Aufnahmesituation ein bisschen was sagen, weil die Leute sind wahrscheinlich so ein bisschen irritiert. Ja, im Moment, heute ist der 17.12., wieso ist die letzte Sendung des Jahres? Ihr macht doch alle zwei Wochen. Ja, wir produzieren ein wenig vor. Wir haben letzte Woche am Mittwoch schon aufgenommen. Heute ist auch wieder Mittwoch, dann nehmen wir auch wieder auf. Ja. Ich dachte jetzt schon, wir sind im Wochenrhythmus. Bitte? Ich dachte schon, wir wären auf Wochenrhythmus gewechselt. Das dachte ich auch und ich habe mir das lange Zeit gewünscht und je häufiger ich euch hier treffe, desto eher würde ich mir wünschen, dass wir das tatsächlich häufiger machen. So einen Wochenrhythmus könnte ich mir gut vorstellen, aber dann wäre auch meine Zeit ist leider begrenzt. Und die Vorproduktion für so eine Situation, wo wir mal nicht können würde, heißen, wir sehen uns jeden Tag. Das wollen wir ja auch nicht. Das wollt ihr ja auch nicht. Okay. Richtig, ja. Ne? Aber ihr da draußen wollt das wahrscheinlich, oder? Die Flut an Feedback, die über uns hereinbricht, sagt das ganz deutlich. Ihr wollt mehr von uns. Also ich glaube, es gab tatsächlich Feedback. Ja, von Melanie. Die hat gesagt, juhu, ich kann feedbacken. Siehst du? Genau. Weil wir schon ihr das beigebracht haben, dass sie bei Spotify kommentieren kann. Ja. So sind wir. Ganz liebe Grüße an Melanie, die ich morgen wieder sehe. Ah. Die darf mir nämlich wieder die Haare schneiden tun. Ja, ich habe schon gedacht, bei dir ist Movember. Ja. Ja, so ein bisschen, ne? Aber du sprichst natürlich auf meinen Pfirsichpflaum in Fressnähe an. Meine Fresse ist ganz schön umrahmt von so Haaren, wo kein Mensch weiß, wofür man die braucht. Ihr wisst ja, das mit den Haaren ist ja so eine unglaublich spannende Geschichte. Stefan kann vermutlich ein Lied davon singen. Manchmal hat man so den Eindruck, man wird größer als seine Haare. So sieht das ein bisschen bei Stefan aus. Rumrum so ein bisschen gar nichts, aber an den Seiten, da wuchert es noch alles. Und vor allen Dingen, je tiefer man dann irgendwie an seinem Körper herabblickt, stellt man fest, oh, da wachsen ja auch noch Haare und die werden auch immer länger und muss ich das jetzt auch mit rasieren. Also die Haare, die sind nicht weg, die sind nur woanders. Das ist wie mit Geld. Ja. Ich war übrigens letzte Woche in der Spielbank. Oh, jetzt bin ich auf den Bezug zu Haaren gespannt. Ja. Was geht denn jetzt los? Ja. Wolltest du dich mal richtig rasieren oder was? Ich wollte die Kurve kriegen. Ach so, okay. Ja, dann, aber du warst in der Spielbank. Wir haben ja heute eine Sondersendung Haare. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, okay. Dann habe ich nichts weiter dazu zu sagen. Na, erzähl, du warst in der Spielbank. Nee, genau, also am Potsdamer Platz. Ich war in der Spielbank am Potsdamer Platz, weil ich wollte mich eigentlich mit einem guten Freund dort treffen, der an diesem Pokerturnier, was dort übers Wochenende letzte Woche stattgefunden hat, teilnahm. Und das ging über mehrere Tage. Und ja, am Samstagmorgen haben wir uns verabredet für den Samstagnachmittag, weil dort auch eine Pause eingeplant war. Er war dann nur leider schon raus, als dann seine Pause gewesen wäre. Mhm. Aber er hat 2 Tage durchgehalten, das macht auch nicht jeder. Und ich weiß, dass es bei ihm sonst auch recht gut läuft. Man kann halt nicht immer Glück haben. Ne? Ich würde ganz gerne wissen, ob die da tatsächlich real mit ihrem eigenen Geld spielen. Kann ich dir ganz genau sagen. Also du hast ein, oder vielleicht nicht ganz so genau, wie du es wissen willst, aber was ich dir sagen kann, ist, man bezahlt ca. 400 Euro Eintritt. Naja, so ein Startgeld halt. Mitmachgebühr, genau. Und dann weiß ich es aber nicht, wie es mit den Chips ist. Mit der umgewandelt. Er sagte nur irgendwas, ich kann das mal noch genauer in Erfahrung bringen fürs nächste Mal, wenn es euch so interessiert. Hausaufgabe. Es ist so, er sagte, jetzt kommen dann die Runden, wo es ums Geld geht. Also das heißt, die ersten Runden scheint man wirklich nur vielleicht so eine Art Finale auszuspielen. Hm. Und ab da spielt man dann um Geld. Und ich glaube aber nicht, dass man sein privates Geld dann reinbringt. Also ich habe so in Erinnerung, dass er mal festes Geld dort quasi einzahlt. Und dann, weil er das auch in anderen Ländern macht, und dann dort einfach spielt und entweder mit der Siegerprämie rausgeht oder nicht. Oder mit, du kriegst, irgendwie wird Geld aufgeteilt, unter die ersten 100 kriegen was. Also kommt immer drauf an, wie groß so ein Turnier ist. Na klar. Genau, und das in der Spielbank Potsdamer Platz war relativ groß. Das zog sich nämlich über 3 Etagen dort vor Ort. 3 Etagen? 3 Etagen voll. Nur Zocker. Voll mit Tischen, mit Pokertischen. Also ich möchte sagen, so mindestens 10 Tische pro Etage waren das locker. Und die Tische waren dicht an dicht. Also es ist ein bisschen spät, aber es muss kommen jetzt die Triggerwarnung an die Leute da draußen. Glücksspiel kann süchtig machen. Genau. Ja. Aber Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich lese gerade ein interessantes Buch in die Richtung, zufälligerweise aber nur. Mhm. Irresistible heißt das. Also unwiderstehlich. Genau. Und da geht es um, wie die Geräte unserer heutigen Zeit uns süchtig machen. Ja. Und in dem ersten Teil des Buches ist so das Thema Substanzen und Verhaltensabhängigkeiten. Und, ja. Es sind übrigens nicht die Geräte, sondern die Software drauf, ne? Ja, also, genau. Und jetzt ist es nämlich interessant. Wollte jetzt hier nicht Klugscheißere sagen, also die Tatsache, dass ich irgendwie ein Smartphone habe, heißt noch lange nichts, sondern wenn ich losgehe und da TikTok mitmache. Nimm Stein in die Hand, wirst nicht süchtig sein nach diesem Stein. Nee, genau. Weil, und das fand ich ein interessantes Learning bisher schon, nicht die Substanz oder das Gerät macht süchtig, sondern die emotionale Verbindung, die du zu dem Ergebnis aufbaust. Gutes Beispiel, was sie genommen haben, ist, im Vietnamkrieg sind die ganzen GIs heroinabhängig zurück nach Amerika gekommen. Und dann wurden die halt, also erst haben sie gesagt, ihr bleibt alle da in Vietnam, bis ihr von dem Heroin runter seid. Hm. In dem Zusammenhang gibt es auch diese Nixon-Rede, der so sagt, hier unser größter Feind ist Drogenmissbrauch oder Drogen an sich. Und nee, auf jeden Fall, dass der Punkt war, als sie aber dann nach Amerika kam, sind die von dem Zeug zu 95% losgekommen, wo man dann gesagt hat, hä, wie kann das sein, dass so viele Leute davon wegkommen? Ja, und der Punkt war, dass sie halt nicht mehr in dem Umfeld waren, wo sie damit in Berührung gekommen sind, wo sie es halt aus Langeweile genommen haben, aus Frust, aus keine Ahnung was und plötzlich wieder in ihrem normalen oder in ihrem Umfeld davor waren, wo das halt keine Rolle gespielt hat. Das war bei mir genauso. Also ich habe jetzt kein Heroin genommen. Wo du noch nicht bei aber uns ich hatte in der Runde eine, warst. Ja. Bitte? Wo du noch nicht bei uns in der Runde warst. Oder? Nein. Das ist nicht mehr witzig. Ach so. Na dann bin ich gespannt, was kommt. Naja, also ich weiß das eben aus eigener Erfahrung, dass der Wunsch davon, so einer Sucht irgendwie loszukommen, nach meiner Erfahrung, geht das am besten einher mit einer Veränderung des sozialen Umfelds. Ja. Bei Spielsucht für bei Spielsucht, aber bei mir war es dann eben, ich hatte eine etwas wilde Zeit in meiner Techno-Hochphase, so Mitte der 90er, auch mit ein bisschen Drogenmissbrauch. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber es war schon so in den Alltag integriert, ja, dass man also ein paar Mal die Woche dann irgendwie feiern geht und tanzen geht und dann waren eben auch ein paar entsprechende Substanzen mit dabei und ich bin dann tatsächlich quasi nur dadurch losgekommen, dass ich dann eben den Leuten, mit denen man sich dort getroffen hat, dass ich denen einfach entsagt habe, ja, und dann einfach mein Umfeld geändert habe. Also ich bin dann umgezogen und bin dann nicht mehr hingegangen und dann war der Kopf irgendwie voll mit anderen Sachen und das hat es mir zumindest deutlich erleichtert, das hinter mir zu lassen, worüber ich auch sehr froh bin. Genau, also du hast wahrscheinlich mit in dem Umfeld emotional was damit verbunden. Klar. Party, geil, Bock, Lust. Ne? Ja, das gehört ja, das genau. gehörte so ja. dazu, genau. Ja. Die haben nämlich also in dem Buch war auch noch ein Punkt, den fand ich ganz interessant. Man hatte ja immer so die Angst, dass man, oder vielleicht wurde das früher zu eurer Jugendzeit auch so gestreut. Entschuldigung. Ich habe ja, auch ist, dieses Flügelzeug, aber es macht etwas anderes mit mir. Gebt da schon ab jetzt. So, Stefan, bei 10 Minuten 3 bitte mal den Pegel runterziehen, so schnell konnte ich nicht an den Regler greifen. Okay. Aber manchmal mache ich es gerne. Wir freuen uns, dass du noch unter uns bist jetzt nach dieser Aktion. Das war so eine Selbstbeherrschung, ich schwöre, jeder andere hätte gekotzt. Ja. Und zwar ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Sorge in der Jugendzeit, man könnte von einem Drogendealer abhängig gemacht werden, weißt du, indem er einem eine Substanz unterjubelt und dann eben deine Sucht nutzt, um dich dann finanziell auszubluten. Und da ist wohl so, also niemand kann dich auf der Straße kidnappen und dich heroinabhängig machen. Also klar, es gibt eine physische, nee, wie heißt das? Also körperliche Abhängigkeit gibt es natürlich auch. Ja genau, eine körperliche Abhängigkeit gibt es natürlich auch. Aber über die kommst du wohl schneller als die psychische Abhängigkeit, weil die ist weitaus drastischer. Ja. Genau, das heißt. Wir wissen, da die menschliche Psyche ist ein fragiles Konstrukt. Genau, und ein sehr starkes offenbar. Und was ich auch interessant fand, was ich nicht wusste, dass Sigmund Freud Kokain-Fan war. Mhm. Der hat das der wohl eine Zeit lang, also es wurde wohl genutzt, um Opiumabhängigkeiten, das war ihnen bewusst, dass man von Opium abhängig werden kann. Und das bei auch bei Kriegsveteranen, ne? Die wurden mit Opium behandelt und haben dann eben eine Abhängigkeit entwickelt und dann wurde damit Kokain wohl gegengewirkt. Und den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben, aber ja, ihm war das nicht bewusst. Genau, eine Zeit lang war man da sehr überzeugt von, unter anderem eben auch so schlaue Leute wie Sigmund Freud. Und so ist ja auch Coca-Cola entstanden. Ja. Von der Story hat man ja mal schon so ein bisschen gehört, dass da Kokain im Spiel war. Das waren so Reste, weil es wurde einfach, das Aroma wurde damals tatsächlich natürlich aus der Coca-Pflanze gewonnen. Ja. Und die, also die benutzt man da auch, um Kokain herzustellen. Aber Coca-Cola an sich war wohl, das kam aus, das war mit Alkohol versetzt. Dann mit Alkohol. Wein irgendwie, Kokain und der Cola-Nuss, Cola-Nuss oder Cola-Bohne, ich weiß nicht genau. Cola-Nuss, glaube ich, heißt das. Und dann wurde irgendwann der Alkohol rausgenommen und dann eben das Kokain auch. Und seitdem schmeckt es langweilig. Der Typ, der das erfunden hat, also dieses alkoholische Coca-Cola-Getränk, der ist dann tatsächlich, ich glaube sogar in Abhängigkeit, mittellos gestorben. Und die zwei Typen haben ihm das abgekauft, dieses Coca-Cola, haben das dann eben ordentlich vor dem Marketingwagen gespannt und sind damit sehr erfolgreich geworden. Kann man sicherlich bei Wikipedia auch nochmal nachlesen. Genau. Hatten wir ja vor ein paar Folgen, ne? Da hatten wir ja, glaube ich, mal die. Es ging um Red Bull, glaube ich, ne? Nicht um Cola, die entstanden sind, ne? Ja, genau. Der da den sozusagen geschafft hat. Dass es aus Fernost kommt. Ja, genau. Genau. Gut, und jetzt, wo wir die Vorgeschichte über Abhängigkeiten wissen. Also, ich war in der Spielebank gewesen, weil ich Vanessa unbedingt mal zeigen wollte, wie nicht Blackjack, sondern Roulette. So läuft. Roulette. Weil ich das in den Jahren, wo ich es halt mit einem sehr engen Freund öfter mal gespielt habe, also auch dort vor Ort, so nicht oft, aber so einmal im Jahr waren wir da gewesen. So einmal am Tag so. Ja, und ich habe das mal als sehr, wir haben da so 4 Stunden verbracht und habe das mal als sehr, ja, sehr entspannt empfunden, da so mal. Entspannt? Ich glaube nicht. Na doch, in gewisser Hinsicht schon. Deswegen werde ich gleich beschreiben, wie man sich einen schönen Abend im Casino machen kann. Also bin ich, wie gesagt, hin. Eintritt kostet 2 Euro. Der Anmeldeprozess, also Ausweis muss man dabei haben. Also wenn du da rein willst, ne, das dauert eine Weile, weil Ausweis scannen, dann kriegst du irgendwie eine Plastikkarte. Dann gibt es einen Voucher für 2 alkoholfreie Getränke. Oder ja, 2 Softgetränke, ja richtig, 2 alkoholfreie Getränke in der Größe einer kleinen Colaflasche oder repräsentativ eine kleine Colaflasche oder ein vergleichbares Limonadengetränk, genau. Mhm. Fand ich für 2 Euro Eintritt schon mal ganz gut. Das ist fair, ja. Ne? Also bist du eigentlich bei 0 und dann kannst du halt Geld umtauschen, so viel wie du willst. Wichtig ist, die nehmen da nur Bargeld. Du musst halt echt Bargeld umtauschen in diese Jetons für das Roulette jetzt konkret. Mhm. Frag mich nicht mit den Automaten, habe ich keine Ahnung. Finde ich völlig uninteressant. Da steckt man seine Kreditkarte rein und los geht's. Ich hab's gesehen, du steckst da, weil ich habe dann meine Tour haben wir gemacht, eine kleine, so um erstmal so einen Überblick zu kriegen, für jemanden, der noch nie da war, was da ist. War mega voll gewesen durch die Pokerspieler, wie gesagt. Nee, aber in die Automaten, die auch dicht an dich gereiht sind, steckst du Bargeldscheine rein. Also da saßen, wir haben 2 ältere Damen gesehen, die getrennt voneinander 50 Euro da reingejagt haben. So im 10-Sekunden-Takt, oder? Nee, nicht im 10-Sekunden, nur in dem Moment, wo wir da vorbeiliefen. Okay. Und das, wenn die nicht das, also ich würde keinen 50-Euro-Schein in so einen Automaten reinstecken. Nee, also so viel Spaß kann mir das gar nicht machen. Und der Gewinn wird ja dann ausgedruckt auf so ein Ticket. Also das weiß ich noch, weil ich tatsächlich dann doch so ein bisschen mitgekriegt habe, wenn ich mal da war, wie das da läuft. In den Anfangszeiten war es noch cool, da kamen Geldmünzen raus, also Metalljetons. Und da kann mich auch an eine Situation erinnern, dass wir dahin sind und einer von uns hatte so deinen ersten Chip da reingesteckt und sofort machst du bing, bing, bing, bing, bing, bing. Und dann haben wir schnell einen Becher geholt und dann konntest du den Bechern halt, aber um die Geschichte vorwegzunehmen, wir sind ohne das Geld dann nach Hause. Ja. Schön. Also zum Gewinn darf man da nicht hingehen. Ja, aber was ich dann gern mache, ich so 20 oder 10 Euro umtauschen, weil die nur Bargeld genommen hatten, konnte ich jetzt nur 10 Euro für jeden von uns umtauschen und dann hast du 2 Euro Jetons fürs Roulette. Das heißt, du hast 5 Stück. Ja, und wir haben mit den jeder 5 Jetons haben wir 2 Stunden dort verbracht. Du gewinnst. Wie viel waren es am Ende? Du verlierst. Also wir sind tatsächlich mit 0, also wir sind rausgegangen mit so viel, wie wir reingegangen sind und haben sogar noch 2 Jetons umgetauscht. Also 4, also wir haben 4 Euro mehr mitgenommen. Und noch jeder 1-2 Euro Jeton als Erinnerung einbehalten. Als Stundenlohn jetzt nicht so toll, aber. Nee, aber du 2 Stunden halt Spaß gehabt und es ist wirklich spannend. Also, da muss ich sagen, so wieder zum psychologischen Teil. Es gibt, also Vanessa ist zum Beispiel so gewesen, dass sie gesagt hat: Ey, ich kann hier gar nichts auf den Tisch legen, weil das ist dann einfach weg und ich sehe das gar nicht ein. Mhm. Ja, und ich bin so, dass ich sage: Ich sehe das nicht ein, ist auch nicht schlecht. Ich bin so, dass ich sage: Ich bin nicht bereit, mehr zu tauschen, als ich getauscht habe, weil ich nicht also mir ist klar, dass es da nichts zu gewinnen gibt. Ne? Und dann ist es schon, hast du so diesen kleinen Thrill halt immer, du legst was hin und hoffst, kommt das, kommt das, kommt das. Wobei ich auch sagen muss, wir spielen dann in der Regel auf so eine Kolonne, also eine Drittelchance oder besser gesagt 2 Kolonnen, das heißt 66% Gewinnchance. Du, ich weiß nicht, wenn man das Roulettebrett so vor den Augen hat, dann sind es jetzt so 3 Reihen nebeneinander zahlen. Ja. Und du kannst halt auf Reihen legen. Und wenn du so ist meine Strategie immer, wenn du 2 Jetons auf den Tisch legst, also 2 Reihen abdeckst, dann ist die Chance, dass die Reihe kommt, die du nicht hast, relativ gering. Aber du gewinnst halt eben auch nur die Hälfte, glaube ich, von dem, genau, was du einsetzt. Genau, und zwar läuft das so, du würdest, also wenn die Reihe kommt, die nicht hast, dann hast du 4 Euro in dem Fall, wenn du mit so kleinen Werten spielst, in die Tonne geworfen. Wenn aber eine Reihe kommt, dann verlierst du nur eine Münze, bekommst im Gegenzug aber für die gewonnene Reihe 2 dazu. Also du bekommst bei der Drittelchance tatsächlich deinen Einsatz nochmal doppelt wieder zurück. Kann ich dir ganz genau sagen, weil was der Croupier macht, die haben ganz feste Muster auch, um nicht, dass nicht einer sagt, hey, du hast mir gar nichts gegeben oder so, haben die richtig feste Abläufe und der Ablauf war dann immer der, als erstes, wenn eine Zahl gefallen ist, räumt er die Jetons alle vom Tisch, die nicht gewonnen haben, ne, also sieht, okay, Rot war nicht bei, dann alles, was auf Rot liegt, weg, dann die Reihen waren nicht mit bei, die alle weg, ne, die, dann die, das gibt nochmal Dutzende, da war es auch nicht, ne, also der räumt dann den Tisch ab und es liegen nur noch die Gewinnertaler da. Und dann legt er hin und immer nach dem festen Schema hat er bei meiner einzelnen, hat er mal zwei dazugelegt nebeneinander. Und als sie nebeneinander lagen, hat er die hintere genommen und hat die oben nochmal raufgelegt. Und das hat er bei allen Münzen oder bei allen Jetons gemacht, die er quasi verdrittelt hat. Verdreifacht natürlich, nicht verdrittelt. Verdrittelt. Hm. Ja, das heißt, wenn man dann mal mutig ist und viel Bock hat, dann kann man sagen, ich setze jetzt nur auf eine Reihe und dann werden noch 2 Euro schnell mal 6. Hörst du, Stefan, wie ich Appetit kriege? Auf Geld? Ja, und das ist genau das Ding. Ich glaube, wenn du diesen Appetit hast, darfst du da nicht hingehen, hast du schon verloren. Ey, da waren Leute dabei, die haben 100 Euro in 2-Euro-Münzen auf dem Tisch platziert. Also wirklich, da war, das ist so, die Jetons sind ja farbig nach Wertigkeit. Und wenn dann viele Leute gleichzeitig am Tisch stehen, und das ist wirklich voll an so einem Tisch, da stehst du, also bestimmt 5 bis 10 Mann stehen da an einem Tisch rum. Mhm. Manchmal musst du echt mit dem Arm so durch, dass du da hinlegen kannst. Und dann kannst du deine Jetons nicht von den anderen unterscheiden. Bei mir ist dann oft so, dass ich da, verdammt, habe ich jetzt die linken beiden Reihen hingelegt? Sind das meine? Oder habe ich rechts hingelegt? Nimmst du von jemand anders einfach weg. Dann. Ja, das, wenn du halt mehr als 2 Münzen legst, ne, hast du ein Problem. Du kannst sie umtauschen. Das heißt, du sagst dann hier, ich habe einen Zweierstapel mit 20 2-Euro-Münzen oder 20 10-Euro-Münzen, was auch immer. Ich möchte eine eigene Farbe haben. Und dann kriegst du ein anderes Set von Jetons, die halt keine Wertigkeiten haben, sondern die dann eben komplett blau, komplett gelb, komplett grün sind. Und er merkt sich dann nur, die grünen Münzen waren alles 10er, waren alles 5er, alles 2er. Und dann ist wirklich, und da war einer an unserem Tisch gewesen, der hatte 100 Euro und dann hat er das ganze Brett vollgelegt. 100 Euro auf den Tisch gelegt, verteilt. Hier auf eine Zahl selber. Auf einer Zahl selber ist die Gewinnchance. 1 zu 35, also das 35-fache. 35-fache. Kannst du gewinnen. Das sieht gut aus. Ja. Na, ich weiß, dass es 36 Zahlen sind. Also 35 und die 0. So hast du es abgeleitet? Also es sind 36 Zahlen und die 0. Weil aber es sind nicht drei Reihen A12. Nee, du kriegst, aber du kriegst tatsächlich auch das 35-fache zurück. Ja, ja. Ja, ich wusste nicht, ob da jetzt ein Zusammenhang ist zwischen Chance und. Ja, ist es. Ah, ja, okay. Also oder nicht Chance. Ja, das stimmt so. Bei Farbe ist es auch so, wenn du auf Schwarz oder Rot setzt, also auf eine Farbe oder auf gerade oder ungerade, dann bekommst du tatsächlich den Einsatz wieder, den du raufgelegt hast. Ja, du bekommst ja das Doppelte natürlich. Ja, genau. Ja. Kommst du das Doppelte wieder zurück. Wobei das die Null ist auch im Spiel, darf man nie vergessen. Und ja, die Null ist eine Bitch. Also, weil wenn die kommt, dann ist vorbei. Ja, die Chance, dass die Null kommt, ist natürlich genauso groß wie bei den anderen Zahlen. Aber wenn die kommt und niemand hat darauf gesetzt, dann ist der ganze Tisch auf einmal bupp leer. Ja. Und ich habe mal geguckt, wir haben mal ausgerechnet, anhand des Gewinns eines dieser Spielbank, ich glaube, das ging tatsächlich nur um die am Potsdamer Platz, die machen 86 Millionen im Jahr Gewinn. Oder Erlös, den ist Erlös, egal, aber das wird das eingespielte Geld sein. Und wenn du das runterrechnest und ich mich nicht verrechnet habe, dann sind das 500 Euro in der Minute, die verloren werden in diesem Casino. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und wie gesagt, bei dieser 100-Euro-Geschichte war halt so, der hatte dann tatsächlich mit den 100 Euro hat er 140 gemacht. Ne? Jetzt hätte er gehen können, hat er 40 Euro mit nach Hause genommen, hat er nicht gemacht. Und in der nächsten Runde waren 140 Euro weg. Naja, Kaching. Ja, aber kein Einzelfall. Ne? Ah, noch was Besonderes, was so den Gewinn angeht. Also wie gesagt, der Gewinn, der ist direkt geregelt, setzt auf eine einzelne Zahl und die kommt, dann kriegst du das 35-fache zurück von dem, was du eingesetzt hast, egal wie viel. Deswegen haben die Tische ja meistens auch so eine Obergrenze, damit du da nicht die Bank sprengst, wie es so schon heißt. Aber wenn du auf die Null gesetzt hast und die Null kommt, dann kriegst du alles, was am Tisch gesetzt wurde. Ist das so? Ja. Das ist alles deins. Okay. Mit den, ja genau, zu den Einsätzen noch ganz kurz. Mindesteinsatz ist 2 Euro. Die haben aber auch Tische, wo es ab 10 Euro losgeht. Und also es waren übrigens parallel zwei Tische auf. Nachher, glaube ich, hat sich das auf drei erhöht. Also ich schätze, so um die sechs Tische haben die da oben stehen. Und wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Keine Ahnung, unterschiedliche Wertekanne oder unterschiedliche Mindesteinsätze genau. An den Tischen? Mindesteinsätze, genau. Und Maximaleinsätze stehen tatsächlich auch dran. Und wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann sind das bei einer Einzelzahl 1.000 Euro, die du maximal legen darfst. Also du darfst maximal 1.000 Euro auf eine einzelne Zahl legen. Das heißt, du darfst maximal 35.000 gewinnen können an dem Tisch bei einem Spiel. Das weiß ich jetzt nicht, ob das, also die anderen, auch die Drittelchancen sind versehen mit Maximalwerten, die natürlich dann entsprechend auch höher sind. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das dann so rechnet, aber es wird so in dem Bereich liegen, ja. Ja. Und nee, stimmt ja nicht, weil du könntest ja auf mehrere Zahlen setzen. Ach nee, es kann ja nur eine kommen. Ach herrje. Hast du selber gemerkt. Ja. Nee, und dann war eine Situation auch. Ja, natürlich, manchmal haut der da zwei Kugeln in das Roulette rein. Ja. Da war einer wollte gehen und hatte dann so seine letzten Münzen gesetzt und hat tatsächlich mit denen dann gewonnen und hatte dann wieder ein volles Board, ne? Und hat dann sogar liegen lassen, wo er gespielt hatte und hat nur den Gewinn eingestrichen und hat gleich nochmal gewonnen. Ne, der hat jetzt nicht auf Einzelzahlen gesetzt, sondern du kannst auf Vierer aussetzen oder zwei setzen und dann kannst du auch eine Zahl einkreisen, dass du sie mehrmals gesetzt hast, auf die Art und Weise. Ja. Und der höchste Wert, den ich als Jeton auf dem Tisch gesehen habe, waren tatsächlich 100 Euro Jeton, den jemand auf irgendwas gesetzt hat. Ne? Aber die meisten waren tatsächlich so irgendwie Freizeittouristen, Hobbyspieler, die so mit 2 Euro maximal 5 Euro Münzen oder Jetons gespielt haben. Ja, also ich kann es empfehlen, also der Thrill ist schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich strengt es auch echt an, diese Ungewissheit. Ne? Also der Moment ist schön, wenn du sagst, kommt es und ja, gewonnen. Dieser Moment ist schön, der Moment ist nicht schön, wenn du dann eben bei so einer Sache mit drei Reihen genau die kommt, die man nicht gesetzt hat und du siehst, bam, alles weg. Von jetzt auf gleich, du sitzt da, Spannung, Spannung, Spannung. Ich erinnere dich an deine eigenen Worte. Wie du eingangs gesagt hast, ach, ich fand das sehr entspannend. Ja. Und wo ich noch gesagt habe, nein, das glaube ich nicht. Dann sagen wir, dann tausche ich das Wort entspannt jetzt gegen erlebnisreich. Es hat eine gewisse Faszination, weil es eben Spannung hat. Du kannst halt auch gucken, ne? Adrenalin. Also das ist halt auch, also ja, wobei ich sagen muss, das kickt natürlich in der Preisrange, wo ich spiele, nicht. Das einzige Gedankenspiel, wo man manchmal ein bisschen hinkommt, ist, Scheiße, hätte ich jetzt mal 100 Euro auf die Stelle gelegt, dann hätte ich jetzt auf einen Schlag. Hätte Fahrradkette. Genau, das weißt du halt nicht. Ja. Nee, und da muss man sich von frei machen. Und was ich auch nicht empfehlen kann, ist, auf die Zahlen zu gucken. Ist tatsächlich so, dass man die letzten Zahlen angezeigt werden, die letzten 10 oder 15 Zahlen. Mhm. Und was mir schon in der Vergangenheit aufgefallen ist, ist es gar nicht so selten, dass eine Zahl mehrmals hintereinander kommt. Ja. Und das Problem ist, wenn du darauf guckst, dann fängst du an nachzudenken. Und ich glaube, wenn du eins nicht machen solltest beim Glücksspiel, dann ist es Nachdenken. Das ist völlig verschenkte Energie. Naja, es gibt ja schon Strategien dahinter, aber wenn du jetzt als Hobby-Roulette-Spieler da einfach mal hingehst einen Abend, dann hast du ja, also ich meine, einer, der da regelmäßig hingeht, der hat da wahrscheinlich auch anderes Ansehen und du siehst es andere auch. Strategien, wie er setzt wahrscheinlich. Aber das mit den Strategien und dem System etc., das ist doch alles völliger Quatsch. Wir wissen, das ist ein reines Glücksspiel. Ich sag mal so. Es gibt keine Strategie. Punkt. Nein, das stimmt. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst dich in einen Wahrscheinlichkeitsbereich begeben. Ja. Und der liegt bei mir bei 66%. Den möchte ich gern spielen. Und ich würde nie auf eine einzelne Zahl setzen. Das ist aber eine Strategie. Ist ja genauso eine Strategie. Eine persönliche Strategie zu sagen. Ja, aber es macht keinen Sinn, auf eine einzelne Zahl zu setzen. Ja, aber ist ja trotzdem eine Strategie. Da kannst du auch den Jeton nehmen und kannst ihn dem Croupier ins Gesicht werfen. Das auch mal, aber kriegst du raus wahrscheinlich. Und dann wirst du mit 100%iger Wahrscheinlichkeit aus dem Laden geschmissen. Richtig, ja. Ne? Bei uns gibt es 100%. Ja. Ja, nee, also ich kann es, wenn ihr psychisch fest seid. Psychisch stabil seid, dann kann ich euch das wirklich empfehlen. Ich werde es definitiv wiederholen. Hm. Ja, sobald ihr aber merkt, dass der Rest eures Lebens dann keinen Platz mehr hat dafür, dann solltet ihr euch. Stefan, wir können es ja so machen. Wir gehen auf jeden Fall mal mit René mit, aber nur um ihm beim Spielen zuzusehen. Okay. Und dann berichten wir hier genau. On air. Ihr habt dann so eine Klatte dabei. Klatte. Ja, so eine Klatte. Mit so einer Klatte, so ein. Ach so, dass wir dir Zeichen geben oder nee, was? Wo ihr aufschreibt. Also ach so, eine, ja. Kennst du nicht so ein Brett? Ach so, du meinst ein Klemmbrett. Ja, eine Klatte. Ja. Danke, Stefan. Klemmbrett. Das altdeutsche Wort Klemmbrett. Gut. Oder war Klatte das alte? Ja. Gut, aber da haben wir jetzt ja verschiedene Sachen kennengelernt. Wir haben Marc beim Pferdewetten. Ja, stimmt, du bist kennengelernt. Ja, du bist eigentlich schon ein Glücksspiel-Junkie. Vielleicht solltest du. Ich war einmal beim Pferdewetten und schon bin ich hier der Glücksspieler. Wenn René nicht wäre, hätte ich hier keinen einzigen Titel in dieser Sendung gekriegt. Aber mittlerweile bin ich schon bei, weiß ich nicht, 200 oder so. Aber du hast ja richtig Geld verdient damit. Ich habe richtig ja nicht mein Geld damit verdient. Ja, du hast eine neue Jacke dann dir gekauft, hier diese orange Weste. Nein. Nein. Nein, wir waren schön essen von dem Gewinn. Ja, das habe ich ja erzählt. Ich weiß, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, ich habe 7 Mal hintereinander gewonnen. Siehst du? Und auch ich war auch natürlich an dem Punkt, wo ich so gedacht habe, hättest du jetzt mal nicht nur 10 Euro eingesetzt, ja. Hättest du 100 Euro eingesetzt, dann hättest du eben jetzt nicht 140, sondern 1400 rausgekriegt. Und der Punkt ist, dann würde ich hier aber mit mehr als nur einem Smartphone sitzen, glaubst du doch? Hier in deiner Firma, genau. In deinem Haus. In deinem Haus. Ja. Aber ist denn jetzt Pferdewetten im Vergleich zu Roulette strategischer und zufälliger oder planbarer? Schwierig, ne? Also, ja, voll, also. Ja, schon ein Stück weit. Weniger weil Wahrscheinlichkeit. Also, nee, höhere Wahrscheinlichkeit. Oder? Es gibt höhere Wahrscheinlichkeiten, ob der Tatsache, dass es sich ja da um Naturprodukte handelt. Also die Pferde, die haben, die haben natürlich entsprechende Fitheitsgrade. Also wie du guckst dir an, wie ist ein bestimmtes Pferd die letzten paar Male gelaufen. Wenn du richtig gut drauf bist, dann guckst du noch, gegen wen ist das überhaupt gelaufen. Ja. Dann sind vielleicht diese Pferde, gegen die es gelaufen sind vielleicht jetzt da. Also du kannst da beliebig weit ins Detail gehen. Dir wird ein Teil der Arbeit ja abgenommen, weil da so Heftchen ausliegen, wie ich berichtet habe, wo ein bisschen was erzählt wird über die Pferde und wie deren Saison bisher aber war. Weißt du, was ich glaube? Aber trotzdem ist natürlich der Glücksanteil wahnsinnig hoch. Also ja, die Chance, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist deutlich höher. Du kannst die Wahrscheinlichkeit ein bisschen hochdrehen. Aber schlussendlich heißt es auch da wieder, die Bank gewinnt immer. Marc, ich glaube, also übrigens Gewinnwahrscheinlichkeit, warte mal, stimmt das? Beim Roulette 60% für die Bank? Weiß ich nicht. Aber ist es nicht so, dass diese ganzen Papiere, dass man nämlich beim Roulette auch so diese Informationen, welche Zahlen gekommen sind, dann gibt es Plättchen, da kannst du dir notieren, da kannst du dir Roulette-Notizen machen. Ist das nicht dafür da, dir eine Pseudo-Kontrolle zu geben, die dich noch mehr dazu bringt, dass du deine Wahrscheinlichkeit besser höher einschätzt, als sie ist? Ja, ich denke auch, das ist eine Form von Marketing. Ja. Also die versuchen dir damit zu suggerieren, dass du deutlich mehr Kontrolle über das Spiel hättest, als es tatsächlich der Fall ist. Sie verargumentieren es mit Sicherheit derart, dass sie sagen, die Leute wollen sich einfach Notizen machen und wir geben es ihnen, aber wir zwingen sie ja nicht dazu. Ja. Sie wollen diese Information haben, deswegen zeigen wir ihnen, welches waren jetzt die letzten 10 oder 20 Zahlen, die gefallen sind. Was die Leute damit machen, egal. Siehst du, und ich bin da Fuchs, ich gehe da hin und nehme einfach was mit. Und zwar, ich lerne dabei was. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass 50% Wahrscheinlichkeit geringer sind als 66, weswegen ich nicht auf Rot oder Schwarz setzen würde. Ist mir die Wahrscheinlichkeit zu gering. Da ist ihm die Wahrscheinlichkeit zu gering. Ja. Unglaublich. Stefan, was machen wir mit dieser Information? Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, am obwohl der Gewinn höher ist. Ja, natürlich. Aber weg ist weg. Am Ende ist weg. Genau, richtig. Vielleicht sollte ich mutiger sein. Vielleicht sollte ich mal auf eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% gehen. Da gibt's, ich werde dich jetzt mal auf besondere Art und Weise triggern. Ich werde dich jetzt ganz schnell wieder dahin bringen, ins Spielcasino, indem ich dir folgenden Satz sage: Wer nicht spielt, hat schon verloren. Man muss dem Glück nur eine Chance geben, hieß es damals im Fernsehen, aber bei der ARD-Fernsehlotterie, mit dem Nachsatz: Einmal klappt's bestimmt. Ja, es gibt ja eine Menge Milchmädchen-Weisheiten. Ja, ganz genau. Eine davon ist ja auch, du musst immer doppelt so viel einsetzen, wie du verloren hast. Dann gehst du am Ende mit Gewinn raus. Genau, doppelt oder nichts. Du musst so lange verdoppeln, bis du gewinnst. So einfach ist es. Aber so einfach ist das. Das ist immer, was mich wundert. Das Problem, Entschuldigung, aber die Sache mit dem Verdoppeln ist eben auch so eine schwierige Geschichte. Man erinnert sich an diese Fabel, wo, der König, der Bauer, zack, rums, krach, und dann kam der König zum Bauern und der König sagt, du darfst dir was wünschen, was auch immer. Mhm. Und dann sagt der Bauer, pass auf, du hast hier ein Schachbrett. Ich möchte, dass du auf das erste Schachbrett lege ich jetzt ein Korn. Und das auf das zweite Brett von der 64 lege ich zwei Reiskörner. Und immer wieder verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Und wenn du nachher 2 hoch 64 Körner, Reiskörner hast auf dem letzten Schachbrett, dann weißt du, hast du mehr Reiskörner, als es überhaupt auf der Welt gibt. Das ist, ja, das ist schon richtig, richtig heftig. Deswegen immer verdoppeln ist, das kann man nur die ersten 5 Minuten machen und dann ist vorbei. Mehr Kohle hast du denn nicht. Also wie gesagt, ich kann nur empfehlen, zur Unterhaltung hinzugehen. Hm. Wenn man sowas macht, dann rechnet man das als Eintrittsgeld ab. Mit ein bisschen Glück läuft es so wie für mich. Hast 2 Stunden deinen Spaß, hast 2 kostenlose Cola bekommen. Und gehst nach Hause. Ich werde am Samstag über 3 Stunden Spaß haben für 16 Euro oh. in 3D mit High Frame Rate. 16 Euro 3D Kino? Ja. Wann? Was sonst? Major Film. 1990 oder was? Es ist kommenden Samstag, 19.30 Uhr, Titania Palast, Kino 1. Titania, ja. Hm? Ja, Avatar 3, Fire and Ash. In 3D. Feuer und Arsch. Feuer und Arsch, genau. So heißt es im Deutschen. 16 Euro? 16 hört Euro. Hört sich voll wenig an. Ist da nicht Überlängenzuschlag und so noch? Ich hätte gedacht, man bezahlt für Avatar, weil wir auch überlegt haben, hätte ich gedacht, man bezahlt locker 29 Euro oder so. Kino 16 Euro bezahlen wir pro Person und das sind 32 Mark, das darf man nicht vergessen. Ja, das sind aber auch 500 Muscheln und 3 Steine. Ja, richtig. Ja, cool. Da bin ich mal gespannt, was du zu berichten hast. Weil, ja, ich habe jetzt den Fehler gemacht und habe jetzt heute dann doch mal eine Rezension irgendwie gelesen für den dritten Teil. Ganz und schlecht. Die Rezension war mal wieder vernichtend. Die Filmkritiker haben gesagt, also wenn du den zweiten Teil gesehen hast, dann brauchst du den dritten nicht anzugucken, das alter Wein in den neuen Schläuchen. Wie fandest du denn den zweiten Teil? Den fand ich gut. Echt? Also ich habe zwei Erinnerungen. Also unterhaltsam. Also ich habe 2 Erinnerungen an den zweiten Teil. Die erste ist, was für ein Scheißfilm, weil also die erste Stunde ja. Ist ja nur Geballer gewesen. Also da war ja nichts, null Story, war ja nur Geballer und Gerumse. Ist das so? Ja, wie lang war der? Der muss doch auf die Zeit gedehnt werden. Man hätte den natürlich auch kürzer machen können. Der zweite Teil, der war dann okay. Da war dann so ein bisschen Story, irgendwie gefühlt. Wir reden doch die ganze Zeit über den zweiten Teil. Nee, der zweite Teil vom zweiten Teil. Ach so, der zweite Teil vom zweiten Teil. Der erste Abschnitt. Der erste Abschnitt vom zweiten Teil war nur Geballer. Nur Geballer. Aha. Und im zweiten Abschnitt. Ich hab's nicht mehr in Erinnerung. Ja, weil da war auch nicht viel zum Erinnern. Und der zweite Teil ist dann, wo so ein bisschen Story reinkommt mit diesen Wassertieren. Ja. Wo ich dachte, okay, jetzt haben wir im Film. Hm. Aber der erste Abschnitt. Okay. Gucken wir nochmal an. Der ist ja auf Disney Plus verfügbar. Also. Ja, wenn ich nicht so beschäftigt wäre mit Future Man auf Netflix und Stranger Things finale Staffel auf Netflix. Serie? Und nein. Nee, nicht Future Man, nicht Future Man. Nicht Captain Future. Nicht Captain Future. Habe ich neulich auf YouTube geguckt, kann ich empfehlen. Captain Future ist ja. Weltklasse. Ja. Nee, Musik ist auch was ist, was sehr Future gut gealtert. Man? Future Man ist eine Realserie, ist völlig abgedreht, ist auch nicht wirklich so ernst zu nehmen, aber hat eine abgefahrene Story. Die einzelnen Staffeln sind sehr unterschiedlich voneinander. Also zumindest merke ich gerade, ich bin bei der dritten Staffel oder so. Und es hat mit der ersten Staffel echt so gut wie gar nichts mehr zu tun. Da ist ein Typ, das kann ich schon mal verraten, der ist weder besonders hübsch noch besonders beliebt. Und guckst du René da an? Ich gucke René an. Um das Gegenteil zu sehen. Guck so allgemein in die Richtung. Achso, okay. Und er hat ein Videospiel, was er spielt und alle Leute sagen, ach, wieso spielst du es denn noch? Weil niemand auf der Welt hat jemals es geschafft, dieses Videospiel durchzuspielen. Ach so, ja. Und er will es dann aber doch und dann fällt ihm irgendwie auf, da hier in der letzten Sequenz, irgendwie, da müsste ich einfach ein bisschen die Strategie ändern und das macht er irgendwie schon seit Wochen und Monaten. Naja, und er hat auch übrigens nur so einen Job als, wie sagt man, hier Bodenvollkosmetiker, hier so Reinigungskraft heißt das, glaube ich, Reinigungskraft in einer großen Firma. Und hat nie was aus seinem Leben gemacht. Und das Einzige, worin er wirklich gut ist, ist eben diese Zockerei. Und er schafft es dann tatsächlich, passt dieses ja voll Spiel. Ins Thema. Wollte ich gerade sagen. Ja. Er schafft es, dieses Spiel zu beenden, das zu schaffen. Und es kommt natürlich, wie es kommen musste. Es macht Rumskrach Peng. Und ein Dimensionsportal öffnet sich. Und die Figuren aus diesem Spiel erscheinen vor ihm und sagen: Du bist unser Erlöser. Wir haben dieses Spiel entwickelt und in die Vergangenheit geschickt, damit jemand wie du das eben schafft. Und derjenige, der es geschafft hat, der kann jetzt eben mit uns in die Zukunft kommen und gegen die echten Bösewichte kämpfen. Ey, klingt voll wie eine Mischung aus Ralf Reichs und Tron. Da kann ich und verschiedenen artverwandten Katastrophen. Ja. Jedenfalls, danach kommt es alles völlig anders, als man denkt. In welcher Zeit spielt er? Er spielt in vielen Zeiten. Okay, in welcher startet er? Heute. Okay, also Terminator ist auch mit drin. die spielen alle mit. Ja. Donald Duck, genau. Mickey Mouse, die sind alle dabei. Netflix. Netflix Future Man. Ist echt, also wie gesagt, die haben richtig klasse Humor. Also ich habe ein paar Mal echt gut geschmunzelt dabei. Aber die dritte Serie, die ich noch gucke, ist Pluribus. Pluribus, das habe ich, glaube ich, schon erzählt auf Apple TV. Genau. Achso, ja. Ganz kurz nochmal zu dem Netflix-Thema. Ich bin ja vom Sternzeichen Pragmatiker. Und deswegen meine Empfehlung. Aszendenz Klugscheißer. Nee, Aszendenz Sparfuchs. Nee, deswegen meine Empfehlung an euch. Wenn ihr kein Netflix habt, besucht mal wieder eure Eltern und guckt mit denen zusammen Future Man. Ist ja bald die Gelegenheit. Ja, genau. Doch stimmt. Schon. Ach Mensch. Ja, nächste, der ist auch nochmal Weihnachten. Ja, genau, nächste, der ist auch nochmal Weihnachten. Aber wie war eigentlich euer Weihnachten da draußen? René eröffnete die Sendung mit herzlich willkommen an diesem wunderbaren 17. Dezember. Genau. Ja, Weihnachten besteht uns noch vor. Stefan, steht uns vor. Aber wenn ihr das da draußen hört, ist natürlich schon gegessen. Der willst du eher zurückblicken oder eher vorblicken? Weder noch. Bist du ready für Weihnachten und für den Jahreswechsel? Ja, ich bin ready für Weihnachten und bin auch froh, wenn es vorbei ist. Warum? Ist ja nur noch eine Woche. Du bist doch so unbetroffen davon. Ja, deswegen, ja. Ja, aber warum bist du da froh, wenn du vorbei bist? Naja, dann ist der Trubel vorbei und man hat sie hinter sich. Und, ach naja, man hat ja schon so ein paar Vorbereitungen, muss wieder die Geschenke kaufen, die wir uns ja nicht schenken. Man kennt es doch, oder? Stefan schickt also jedes Jahr ganz traurig die Geschenke für uns beide zu Amazon zurück. Genau. So viele Geschenke wie diesem Jahr haben wir uns noch nie nicht geschenkt. Genau, richtig. Wir wollten uns auch nicht, eine Kleinigkeit. Ich will ja nicht spoilern, aber der Kart Kuputa, ich habe ihn schon in den Händen gehalten, der ist jetzt echt nach einem Monat ist er gekommen. Mhm. Ich durfte ihn noch nicht anfassen, aber ich bin schon voll in Vorbereitung. Ach, der liegt erst nächste Woche unter deinem... alle notwendige Software runtergeladen. Nee, natürlich noch nicht. Ja, den gibt es erst nächste Woche, ja. Aber Stefan, liegt dir sonst irgendwas auf dem Herzen? Hast du eine schöne Zeit gehabt jetzt? Du bist ja voll im Stress, ne? Du bist im Volleyballstress. Naja, wird jetzt ruhiger. Noch ein Spiel am Freitag und dann ist Weihnachtspause. Ach, apropos Sport, habe ich eine traurige Nachricht. Ui. Ich dachte ja, wir beide gehen auf unsere Heimatfest eingetragen. Ja. Gehen wir zu den Eisbären. Hm? Ich habe ja im August schon angefragt. Dann habe ich nochmal nachgefragt im September. Dann hieß es, wir melden uns. Jetzt habe ich Dezember? Habe ich im Dezember nachgefragt, wie sieht es denn jetzt aus? Was haben wir heute? Ja, Termine stehen jetzt fest. Hier sind sie. Ich sage, ja toll, danke fürs Bescheid sagen, egal. Wollte die Karten bestellen und da hieß es dann, die sind schon lange ausverkauft. Da sage ich, ich habe doch im August nachgefragt und dann hieß es, ja, brauchen Sie nicht im Sommer schon melden, wenn erst die Karten am Ende des Jahres rauskommen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja. Und ich bin auch sehr, sehr enttäuscht. Wir sind richtig angepisst. Ja, und zu Recht, wie ich finde. Ja, ich bin jetzt auch kein... Scheiß Eisbären. Ja, ich bin jetzt hier Red Bull München-Fan. So schnell geht das, Leute. So schnell geht das. Ja, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Das ist die emotionale... Die braucht doch ja nicht wieder anzuschissen kommen und die gewinnen oder so ein Blödsinn. Interessiert mich nicht mehr. Genau. Wir haben die emotionale Bindung jetzt verloren. Ja, fand ich ein bisschen schade. Ich werde... So wird man seine Süchte auch los. Ja. Einfach ja. mal schlechtes Zeug aber ziehen und gut ist. Ich muss dazu sagen, ich gehe dieses Wochenende hinter die Kulissen. Eine richtig ordentliche Tour. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe bestimmt danach viel zu berichten. Okay. Dann kannst du ja nochmal fragen, ob sie noch eine Karte haben. Ja, da sind so viele beteiligt dran. Da ist die Gazak sind die rausgeben. Das Ehrenamtsbüro sagt, damit haben wir nichts am Hut. Und die Eisbären sagen, wir haben keine Karten bekommen, um die weiterzugeben. Oder das Service. Ach, keine Ahnung. Aber man hätte nett sein können. Naja, vielleicht klappt es ja nochmal. Die Saison ist ja noch ein bisschen und dann gucken wir mal. Na? Genau. Ja, wie war denn bei euch Weihnachten? Wie wird denn bei euch Weihnachten gewesen sein? Das wollte ich auch gerade in die Runde fragen. Mich interessiert brennend, ob Stefan dann irgendwie im Wohnzimmer seiner Familie steht und dann ein Gedichtchen aufsagt. Na, das nicht. Also im Wohnzimmer stehe ich schon bei meinen Eltern. Aber die Blockflöte hast du bei. Die habe ich nicht bei. Okay. Ist das nicht ein Anliegen? Was? Irgendwas? Mit Blockflöte zu spielen? Nein, deinen Eltern irgendwas... Ja klar, ich bin jedes Jahr Heiligabend bei meinen Eltern. Aber ja, okay, vorzuführen. Okay. Nein, ich Ich frage einfach René, ob er denn jemand ist, der seine Eltern mal zu sich einlädt und dann also, einfach mal den Weihnachtsbraten für alle zubereitet. Nee, den Weihnachtsbraten nicht für alle, aber natürlich Weihnachten mit der Familie, definitiv. Ja. Also ich sehe meine Mutter jedes Jahr Weihnachten, genau. Also aber, du siehst ja auch das Jahr über öfter. Ja, auch noch. Genau. Siehst du, wäre Weihnachten eigentlich gar nicht notwendig, würdest du damit sagen? Nein, aber es ist ja ein Unterschied, das hatten wir ja auch schon mal in den, das ist ja alle Jahre wieder, ne, im Podcast, das Thema. Es ist ja ein Unterschied, ob man sich jetzt jede Woche zum Beispiel sehen kann oder ob man weit weg wohnt und dann hat man nochmal einen ganz anderen Bezug und freut sich nochmal ganz anders auf Weihnachten, weil man seine Leute wieder sieht und so. Und das ist halt nochmal ein Unterschied, wenn man sich öfter oder weniger im Jahr sieht. Das kann ich bestätigen aus Dutzenden von Weihnachtsschnulzen, die ich dieses Jahr im Vorfeld bei Netflix geguckt habe. Nee, nicht bei Netflix, sondern bei RTL Super. Du hast deine Lebenserfahrung aus RTL Super, ja? Ja, man sagt ja, ich habe meine Bildung aus dem Fernsehen, aber jetzt heißt es bei mir dieses Jahr, ich habe meine Weihnachtsstimmung von RTL Super. Weil die feiern dieses Jahr fröhliche Dreinachten. Das heißt, die bringen jeden Tag. Super RTL? Ja, früher hieß es Super RTL, jetzt heißt es RTL Super. Was ist denn RTL? Nicht zu verwechseln. Wo kann man denn RTL Super gucken? Na, im Fernsehen. Hast du Antenne auf dem Dach? Nee, ich habe. Kannst du auch bei RTL Plus gucken. Ich habe Magenta TV. Was du alles hast, ey. Da ist halt mit drin. RTL Super. Na jedenfalls, irgendwas wollte ich ja erzählen. Wenn mir Weihnachtsfilme ständig hast irgendjemand ins Wort fiele. So, weißt du, das Weihnachtsgeschenk für Marc wäre mal ein Notizblock, ein ordentlicher. Wie? Warum? RTL, dann kannst du dir nur Sachen aufschreiben, die du erzählen willst. Aber das muss ich nicht. iPhone. Ich muss mir die Sache nicht aufschreiben. Ich muss nur einfach laut genug sprechen und euch wegbrüllen, wenn ihr versucht, mir da das Wort abzuschneiden. Okay. Pass auf, ich habe ein Lieblingsthema von dir. René, Ruhe bitte. Ja. Jetzt spricht der Kuchen. Die Krümel haben Pause. Also, fröhliche Dreinachten. Das heißt, sie bringen jeden Tag wie eine Maschine, bringen sie drei Weihnachtsschnulzen hintereinander. Die fangen damit immer um 20.15 Uhr an. Naja, und dann geht es eben, bis die Leute in den Schlafen gehen. Ja. Ja, und Tina und ich, wir haben in den letzten 2-3 Wochen haben wir recht viele Weihnachtsschnulzen irgendwie gesehen. Auch viele, die wir wir haben ausschließlich welche gesehen, die wir noch gar nicht kannten. In den vergangenen Jahren hatte ich immer so den Eindruck, da kommt irgendwie jedes Jahr dasselbe. Ach, guck mal, hier ist wieder irgendwas mit Weihnachtszeit und in irgendeinem von den Amis ausgedachten kleinen, super kleinen Königreich in Europa und da kommt dann die Amerikanerin und soll denn da für den Hof irgendwas machen etc. Baba und dann verliebt sie sich in den Prinzen und der sich in sie und dann haben sie alle ein ganz tolles Weihnachtsfest. Du brauchst ja nachdem nicht es jede Menge Drama. Ich finde es jetzt schon unerträglich. Ja. Hilft mir in Weihnachtsstimmung zu kommen. Das ist für mich genau der Punkt, wo ich sage, Gott sei Dank bleibt dann der Weihnachten der Fernseher aus. Ja, nee, das sind ja zwei Paar Schuhe. Ich gucke ja nicht zu Weihnachten Fernsehen, sondern ich gucke ja dieses Weihnachtszeug, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Aber zu Weihnachten selber bleibt natürlich der Fernseher aus. Der hat da nichts verloren. Ich meine auch, also ganz ehrlich, für mich ist es unerträglich, diese billig produzierten amerikanischen Filme. Bin ich im Prinzip bei dir, aber dieses Jahr, wie gesagt, haben wir da einige von gesehen und die hatten auch. Viele hatten eine höhere Qualität, bei dem einen haben wir uns auch richtig amüsiert, also der ist so richtig herausgestochen und es war vor allen Dingen welche, die wir alle überhaupt noch gar nicht kannten, wo wir dachten, wo waren die letzten Jahre? Du wirst sie auch nicht alle kennen. Kann man auch nicht. Ja. Vermute ich nicht, wahrscheinlich wird das so am Fließband produziert, so wie die Bollywood-Filme seiner Zeit. Bollywood ist heutzutage hierzulande gar kein Thema mehr, aber in Indien ist nach wie vor, glaube ich, der größte Filmmarkt der Welt, die konsumieren da ohne Ende, nur dass davon irgendwie hier nichts mehr ankommt, seit Shah Rukh Khan irgendwie in der Versenkung verschwunden ist, zumindest für uns gefühlt. Naja, aber wenn es für dich die modernen Weihnachtsfilme sind, wie sieht es denn da mit den alten, klassischen Märchen aus, die ja auch, glaube ich, in den öffentlich-rechtlichen hoch und runter laufen? Ja, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Hat für mich nichts mit Weihnachten zu tun, sind halt Märchen. Läuft übrigens auch im Titania. Ach je. Ja. Ja, da kann man es mit Gleichgesinnten gucken. Ich kenne Menschen, kann man denn die Musik mitsingen. Ich kenne Menschen, die waren da im Kino gewesen, haben eine richtige Eintrittskarte bezahlt, um sich was anzugucken, was in der ganzen Zeit im Fernsehen läuft. Ja, du, ich werde auch mal hier zu einem dieser Treffen gehen von den Tatortliebhabern. Stimmt, mit denen zusammen. Kannst du auch im Kino. Ja, gucken. Nicht nur, nicht im Kino, sondern in der Kneipe. Es gibt so Tatortkneipen. Ja. Wobei man dazu sagen muss, Tatort, wenn man kein Tatortkenner ist, dann ist einem gar nicht bewusst, dass Tatort ein sehr experimenteller Spielplatz ist. Klar. Und dass verschiedene Bundesländer eben immer so einen Beitrag leisten. Also jeder Tatort kommt ja aus einem bestimmten Bundesland. Und es gibt den Berliner Tatort, das gibt den, oder vielleicht sind es sogar Städte auch nur. Ja, aber ja, den Münchner Tatort gibt es. Ja. Der hat feste Schauspieler, genau. Und diese, und das ist, die laufen so ein bisschen in Teilchronologie, also die einzelnen Städte. Aber wenn du jedes Wochenende einen Tatort guckst, dann hast du da keine Chronologie oder irgendwas. Ja. Und da war nämlich mal ein Tatort, den fand ich ganz witzig, hatten wir, glaube ich, auch mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Der war, da war das Thema Improvisationstheater. Und das war, also es ging um einen Mord in der Impro-Szene, glaube ich. Und auf jeden Fall war der ganze Tatort dann so gemacht. Das heißt, der Tatort wurde auch Impro produziert. Die Schauspieler, die Tatort-Schauspieler hatten kein festes Skript, sondern haben tatsächlich nur so Randbedingungen gewusst. Und das hast du halt dann eben auch in dem Stil dieses Tatorts gemerkt. War ganz cool. Also der Tatort war schlecht, aber die Idee war... Oh, schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, boah, der ist richtig positiv rausgestochen. Ich fand die Idee ganz gut. Ja, die Idee ist natürlich toll, ja. Aber vielleicht auch sehr schwierig umzusetzen. Sicher. Marc, ich habe noch was anderes, was mir gerade so in meinem Kopf war. Nicht vergessen, Stefan ist auch noch. Du bist Fan, aber vielleicht kennt Stefan ihn auch. Kennst du John Cena? Wen? John Cena. John Cena. Den Namen habe ich schon mal gehört. Wrestling-Superstar. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja, genau. Ja, also ich habe gerade die Handgeste gemacht, die vom Gesicht wackelt. Die ist perfekt im Podcast. So, und jetzt kann ich euch empfehlen, geht mal heute Abend, wenn ihr zu Hause an eurem Rechner seid, zu Google und sucht mal nach John Cena. Dann wird das Suchergebnis wie gewohnt kommen und unten wird ein kleiner Button reinkommen, ein grüner mit einer Hand drauf. Und wenn du raufklickst, dann winkt eine ganz große John Cena-Hand über den kompletten Bildschirm. Cool. Und warum? Warum? Leute haben Rest in Peace geschrieben, aber so schlimm ist es noch nicht. Aber John Cena, Baujahr 77, hat sein letztes Wrestling-Match in den letzten Tagen bestritten und seine Karriere an den Nagel gehangen. Ja, das... ich fand es halt verrückt, dass, also weil John Cena ist ja nun kein Hulk Hogan oder irgendjemand anders, der vielleicht größere Bekanntheit hatte in dem Bereich, dass Google trotzdem John Cena hat eine große, also er zählt wirklich zu den Superstars. Ja, aber Er hat eine große Bekanntheit und er ist vor allen Dingen, wie viele vor ihm, hier Dwayne The Rock Johnson zum Beispiel und verschiedene andere, er ist eben auch in diese Schauspielschiene irgendwie. Ja, aber er ist ja nun weit entfernt von 90% aller anderen Promis. Aber unter den Wrestlern ist er eben herausgestochen. Woran macht Google das fest? Weil wenn ich jetzt an Barbie denke, bei Barbie dachte ich, der hatte, da war es ja auch so, hast nach dem Film Barbie gesucht. War alles pink gewesen und so. Und da war ich der festen Überzeugung, da haben die Produzenten halt das in ihr Marketingbudget eingerechnet und Geld für bezahlt. Vielleicht gibt es bei Google einen Fan, der gesagt hat, hey, wir machen das für den. Der hört auf. Wie heißt denn dieses, Google hat doch da sein Logo jedes Tag geändert. Ja, Google Doodle, genau. Das Doodle, genau, das Google Doodle. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass die das in ihrer Freizeit machen. Bei Google heißt es doch schon seit Jahr und Tag, 80% eurer Arbeitszeit arbeitet ihr bitte an den Projekten und 20% davon könnt ihr aber für private Projekte benutzen und euch weiterbilden, sonst irgendwas. Für Spielereien gegebenenfalls. Ja. Und da bin ich bei Stefan. Das könnte tatsächlich sein, dass jemand gesagt hat, pass auf, ich baue hier mal für unser Google ein weiteres Easter Egg ein. Ein weiteres, ein vieles von tausend anderen. Und eins davon ist eben jetzt John Cena. Eins, was ja auch ganz geil ist, weiß nicht, ob das im Deutschen auch geht, wenn du Tilt eingibst, also gekippt, dann ist das Google-Suchergebnis so schräg. Aha. Wie bei so, Tiltner ist doch bei so einem Flipper, ne? Genau. Ja. Wo man gegenhauen muss, damit was, der Ball aus der Ecke kommt. Was auch geht, du kannst bei bestimmten Schriftarten, wenn du nach Schriftarten suchst, Comic. Genau, dann erscheint das Suchergebnis in der Schriftart. Ja, bei Comic, gut, das wäre ja der Gag für sich, ne? Comic. Ja. Wer kennst du nicht, die beliebteste? Also, die haben da schon ein paar Gags eingebaut, das ist klar. Ja. Die sollen sich mal um ihre Arbeit kümmern. Ja. Ja, genau. Ich war übrigens im Kriminaltheater, das nur ganz kurz am Rande, 40 Euro Eintritt, Mord zu Kolleginnen hieß das Theaterstück, war, ich glaube, 2 Stunden mit Unterbrechung, 15 Minuten. 40 Euro für ein Theaterstück fand ich teuer. Drei okay. Schauspieler. Also es war gut gewesen, war eine Kriminalkomödie und ist tatsächlich was anderes als Fernsehen gucken. Aber das brauche ich, glaube ich, niemandem erzählen. Ich habe per E-Mail Werbung gekriegt vom Primetime-Theater. Ja. Und was spielen die wieder? Da heißt es in der Ankündigung, nur 2026 viel Abwechslung im Primetime-Theater. Neues von gutes Wedding, schlechtes Wedding, Vorschau auf 2026, Girls Just Wanna Have Fun, zum Beispiel, Swipe Me If You Can, Schlagerradio Singspaß, Folge 140 vom Wedding verwehnt. Ja, Folge 140 vom gutes Wedding, schlechtes Wedding heißt vom Wedding verweht. Was haben wir hier noch? Sommerkomödie, gut, also sie wollen damit sagen, auch nächstes Jahr gibt es wieder viel Theater und ständig wechselndes Programm und so nach dem Motto, es gibt jede Woche oder jeden Monat einen Grund, da mal vorbeizuschneiden. Da rennen sie bei mir offene Türen ein, freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, das Kriminaltheater war ja im Rahmen unserer Abschiedsfeier Epic. Genau. Aber die Jungs machen ja dann jetzt was anderes weiter. Ja. Also Epic wird es ja nicht geben. Das die heißt, Wege der Drehort wird uns, wir haben nicht gemerkt, als wir das letzte Mal gemacht haben. Nee, das konnten wir nicht mit. Kein Abschied das feiern. Das letzte Mal kriegt man immer nicht mit. Ne? Aber wir werden ja irgendwann im nächsten Jahr wieder bei der Eröffnung des James June da bestimmt mal wieder passiert da viel, sein. Ja. Aber sie werden nicht da sein, sie sind woanders und das, was die jetzt machen, wird mit Sicherheit auch cool. Okay. Ja. So, wir müssen noch über Silvester reden. Über Silvester? Wie war denn dein Silvester, Marc? Ja. Ich kann dir sagen, wie mein Silvester gewesen sein wird. Welche Zeitform ist das? Nämlich anders. Bus kam perfekt. Ja. Bus kam perfekt. Ja, genau. Ich werde nämlich Silvester, genau wie letztes Jahr, nicht in Berlin sein. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon erwähnt habe oder euch gegenüber. Nee, zumindest mal auf Air. Du hast uns zumindest nicht gefragt. Nö, warum sollte ich? Ja, eben. Ein freies Land. Ja. Ich werde, wie gesagt, nicht hier sein. Wir werden auf Mallorca sein. Boah, Auslandsurlaub. 9 Nächte, genau. Und direkt am 31.12. geht's los. Ach, ihr fahrt am 31.12.? Ja. Also fliegt viel mehr, würde ich sagen. Wir fliegen. Nach Mallorca macht sich das mit dem Fahren nicht so und, gut. Und wo dann auf Malle? Direkt da in Flughafen näher, die Ortschaft heißt Canpastia. Ist quasi kann passieren? Direkt so kann in passieren, habe ich auch gerade wieder. Kann ja mal passieren, ja. Ist direkt da so in der Lande- oder Einflugschneise, keine Ahnung. Aber das war letztes Jahr auch schon, oder nicht letztes Jahr waren wir gar nicht da, aber vor ein paar Jahren, also letztes Mal da waren, war es auch schon so und da hast du von den Flugzeugen irgendwie auch nichts mitgekriegt. Für uns ist nur wichtig, dass wir da relativ zentral sind, in Palma Nähe, weil von dort aus fahren dann die ganzen Busse quer über die Insel, das heißt von dort aus kommt man überall hin. Yep. Wenn du direkt irgendwie dein Hotel oder deine Absteige hast in zum Beispiel Alcudia oder Calaradiala, dann bist du eben da an der einen Ecke der Insel und fällt dir deutlich schwerer wegzukommen. Also kommst du dann eben nur in eine bestimmte Richtung weg. Im Zweifelsfall musst du erstmal nach Palma fahren und dann da einen anderen Bus umsteigen, um dann eine andere Ecke der Insel zu erkunden. Und wie seid ihr da untergebracht? Hotel? All-inclusive? Hotel. Nicht all-inclusive, nee, wir machen immer nur Frühstück. Silvestergala? Ah nein, auch nix. Wir fahrt aber unseren nur? Eigenen Kram, aber es ist schon ein Pauschalurlaub. Ah, ja. Einfach aufgrund unseres Sicherheitsbedürfnisses. Aber, also wenn du einfach nur den Flug buchst und dann einfach nur das Hotel buchst, dann kannst du deutlich günstiger bei wegkommen. Aber dann hast du deutlich größere Schwierigkeiten, deinen Verlust irgendwie da zu minimieren, falls dir etwas dazwischen kommt. Und du auf, was ich, aufgrund von Unfall oder Krankheit oder so Gott, was nicht du daran teilnimmst. Aber das nennt man Erwachsenwerden. Okay. Ja, du hattest ja schon mal gesagt, zum Altwerden braucht man Mut. Ja. Außerdem, ja. Nee, okay, verstehe. Das heißt, aber Baden ist ja zu der Jahreszeit nicht. Nein, das heißt, ihr werdet eher am Strand sitzen. Habt ihr einen Pool, oder? Und, ja, aber auch da kannst du nicht rein. Den eisigen Sonnenuntergang. Ja, aber wie viel Zeitunterschied ist Deutschland? Eine Mallorca? Stunde. Ist nur eine Stunde, genau. Da kriegt man nicht hin, dass man zweimal Silvester feiert, oder? Eine Stunde, ist es in der Winterzeit eine Stunde, in der Sommerzeit nicht? Keine oder Ahnung. Die permanent eine Stunde? Das sind dann so die Fragen, die delegiere ich gerne an Stefan weiter, das interessiert mich nicht. Nee, du bist ja dann unser Auslandskorrespondent und bist in der Pflicht, das rauszufinden. Wir wollen eine Sprachnachricht für den nächsten Podcast dann, wo du mal berichtest, wie es dir so geht. Ihr könnt einfach mal warten, bis ich wieder da bin und dann machen wir das zusammen. Machen wir ja. Aber dann brauche ich auch keine Sprachnachricht schicken. Mal so am Rande. Hast du eigentlich Statistiken eingesammelt, Stefan? Wir sind jetzt die 50. Folge dieses Jahr? Nee, die 50. kann nicht sein. Die 20. Folge dieses Jahr? Naja, logischerweise bei 52 Wochen und alle zwei Wochen sind wir. Im Moment sind wir 26. Aber wir sind ja im Wochenrhythmus. Nee. Nein. Okay, wir haben öfter produziert als gesendet. Auch nicht. Gut. Wir produzieren doch jetzt vor. Ja. Wir haben nur 26 Folgen. Kannst du René seine Tabletten wiedergeben? Ich glaube, so. Schieb ihn mal kurz raus, Hast du da Diclofenac wieder mit dem Ritalin verwechselt? Genau. Was ist denn los da? Also wirklich, kann ja wohl nicht wahr sein. Oh Mann. Ich gucke mal auf meinen Zettel, weil ich habe ja auch ein bisschen was vorbereitet, aber werden wir natürlich alles nicht schaffen. Doch, werden wir schaffen, weil, was wir vergaßen zu sagen ist, Entschuldigung, dass wir das erst nach einer Stunde machen. Ja. Diese Sendung wird natürlich als Jahresabschlusssendung besonders lang. Ach so, meinst du? Ja, stimmt, weil Silvester, ihr könnt ihr Überlänge. Wir senden über 0 Uhr hinaus. Richtig, genau. Einmal im Jahr. Ne? So, Stefan, dann würde ich sagen, deinem Zettel gehört die Bühne. Ja, also, das. The stage is yours. Kann ich noch jemanden grüßen? Mach was draus. Naja, ich sag mal so, ich hatte überlegt, vielleicht kann man sich mal über ein Thema unterhalten. Jetzt hat René natürlich schon mit seinem Roulette-Thema sein Geld ausgegeben, aber es ist ja Jahresende. Nee, ich bin noch bei null. Ja, gut, ich habe doch alles wieder mitgebracht. War ein bisschen moderat. Und kannst du ruhig sagen. Ich habe 4 Euro Gewinn gemacht. Ja, immerhin. Ja. Und hast du uns nichts mitgebracht. Aber jetzt habe ich deine Überleitung kaputt gemacht, Stefan. Aber nehmen wir mal an, ich hätte mein Geld verspielt. Also, ja, Jahresende ist ja auch immer die Gelegenheit, so mache ich das zumindest. Neue Schulden zu machen. Nee, eben nicht in dem Sinne, sondern so ein bisschen was zu spenden zum Beispiel. Weiß nicht, wie euch das geht. Spendet ihr überhaupt? Ja. Genau. Und vielleicht kann man hier ein paar Ideen sammeln. Irgendwelche Organisation oder mal vielleicht sagen. Ich fahre S-Bahn, das reicht. Das ist die größte Spende, die du... Nein, das ist nicht die größte Spende, aber es gibt verschiedene Sachen, die ich monetär unterstütze. Ja, gerne, dann erzähl und doch mal. Ich muss mir nichts weiteres ausdenken. Gerade in so einer Stadt wie Berlin, wo sie quasi aus allen 28 Himmelsrichtungen, oder waren es 705, auf dich einstürzen und dich um deine Kohle anbetteln. Und dann pickt man sich da die Rosinen raus, wenn man sich einigermaßen damit identifizieren kann. Also meinst du sozusagen die Obdachlosen in der Bahn und die Straßen, nee, die Zeitungsverkäufer zum Beispiel? Ja, also das sind die häufigsten, aber das sind nicht die prominentesten. Also ich unterstütze, wenn euch das so interessiert, nicht diejenigen, die mich auf der Straße ansprechen, kategorisch nicht, all dieweil ich finde, dass die Tür zu stark in beide Richtungen schwingt. Man könnte nämlich leider Gottes verargumentieren, wenn ich denen Geld gäbe, vielleicht sogar regelmäßig, noch mehreren von denen, dann entwickelt sich das für die zu einem mehr oder weniger funktionierenden Geschäftsmodell und es lockt noch mehr davon an oder sie versteifen sich darauf und stellen fest, oh, ich kann ja gut davon leben. Ja. Das ist jetzt alles sehr überspitzt dargestellt. Wir wissen alle, sie sind arme Schweine und das tut mir auch sehr leid. Und ich würde jedem Einzelnen gerne davon von denen helfen in irgendeiner Art und Weise, aber eben nicht mit Hilfe von dem Kleingeld, was ich ihnen zustecken würde. Du bist also das Stück Realität, dem sie begegnen müssen. Ja. Ja. Aber ich unterschreibe das, weil ich habe genau dieselbe Einstellung, weil ich finde, gerade als Berliner, also dir geht es ja wahrscheinlich auch so, dass man, wenn man die sieht, vielleicht sagt, okay, ja, denen geht es nicht gut, aber ich habe immer so das Gefühl, man ist dann auch so ein bisschen genervt, gerade wenn man im Feierabend ist, nach Hause will und da kommt wieder einer und es gibt Zeiten, wo es halt ziemlich extrem ist, finde ich. Da kommt einer nach dem anderen. Ne? Ja, dann kommen sie im Minutentakt. Genau. Und ich habe genau dieselbe Einstellung. Ich sage mir auch, nee, ich gebe da nichts, weil dann hört es ja nicht auf. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber es ist ja so, ne? So wie du es erklärt hast, sehe ich eigentlich genauso, ja. Also ich muss sagen, ich finde, man sollte das Thema gar nicht überdenken, weil sowas muss mit dem Gefühl zu tun haben. Und wenn man nicht das Gefühl hat, was geben zu wollen, dann braucht man das, finde ich, auch gar nicht in irgendeiner Form die Erklärung dafür zu finden, weil wenn du es nicht fühlst, fühlst du es nicht und fertig. Ich leiste aber trotzdem meinen Beitrag, nur eben nicht auf diese direkte Art und Weise, sondern ich spiele eben Lotto, ARD-Fernsehlotterie, könnte man sagen, ja, das machst du ja alles nur für dich selber. um einfach die große Chance zu haben, da die dicke Marine nach Hause zu nehmen. Schon mal gewonnen. Aber wie es bei der ARD-Fernsehlotterie heißt, und da scheue ich mich nicht zu sagen, da habe ich das letzte Mal gewonnen und auch das einzige Mal. Also ich glaube, laufen tut das jetzt da im dritten Jahr. Ruhe bitte. Und ich habe, glaube am 21.07.2024 habe ich einmal gewonnen. Hast du dich gemerkt? Nein, die App sagt mir das jedes Mal an, wenn ich sie öffne am Handy. Und da habe ich einmal 10 Euro gewonnen und ansonsten geht die Kohle komplett weg und nur reingebuttert. Und wie sagen sie immer, du bist ein Gewinn. Also wenn du dort spielst, bist du ein Gewinn. Für jemand anders. Für jemand anders, quasi auch. Das sind ja gemeinnützige Organisationen, die sich auch um solche Leute, über die wir gerade reden, kümmern in irgendeiner Art und Weise. Und da leiste ich auf diese Art und Weise meinen Beitrag, indem ich einfach sage, ich spiele das nicht nur, um zu gewinnen, sondern eben, ich mache das in dem Bewusstsein, dass die Bank immer gewinnt und dass ich vermutlich eher da reinbutter. Aber ich weiß, das Geld fließt vernünftigen Zwecken zu. Hatten wir das Lotto-Thema nicht mal ausführlich behandelt und darauf festgestellt, also wenn ihr wissen wollt, wie viel die Leute beim Lotto gewinnen, also die Lotto machen. 8 Milliarden werden eingenommen und 4 Milliarden werden wieder ausgeschüttet, wenn ich mich recht erinnere. Da hatte ich die 60%. Ich glaube, beim Casino ist glaube ich nicht anders. Wobei, ja doch, keine Ahnung. Nee, aber die Sache ist ja, wir tun was Gutes, ist für mich halt auch dann eher so, den Leuten möglichst viel Rechtfertigung in die Hand zu geben, damit sie dann diese Geschäftsbeziehung eingehen und so einen Schein ausfüllen. Naja, aber das ist ja eine Variante, ne? Also stimme ich dir zu, so kann man das auch machen. Aktion Mensch, Aktion Sorgenkind oder was es da alles gibt oder Lotto. Ich habe eher so an solche Sachen gedacht, wie hier in Berlin kann man jetzt mal ans Tierheim spenden, an den Tierpark, an den Zoo oder ans DRK. An so eine Spenden habe ich halt eher gedacht. Ne? Aber das ist ja auch. Ja, sowas habe ich auch am Laufen. Genau, ne? Also und deswegen, aber gibt es vielleicht, wenn ihr an den Empfangsgeräten irgendeine Idee habt oder sagt, hey, die Organisation ist toll, da engagiere ich mich, wir können Spenden gebrauchen, meldet euch gern. Verteilen das gerne. Und wenn euch da nichts einfällt, dann habe ich da noch eine Idee für euch da draußen und auch für euch hier im Studio, welches keins ist. Im Hauptstadtstudio. Und zwar, ich unterstütze zum Beispiel die Mozilla Foundation. Das ist die Firma, die hinter dem Browser Firefox steckt. Mhm. Der Browser ist überhaupt nicht tot. Gerade also Deutschland ist aus Firefox-Sicht das beliebteste Land überhaupt. Also auf keinem Land der Welt wird der Firefox so gern und so häufig eingesetzt wie hier in Deutschland. Das war früher mal anders. Der hatte mal eine Marktdurchdringung von bei 30%. Das ist mittlerweile bei 2,5% weltweit. Aber er hat schon noch so seine Nische. Und aus demselben Hause stammt auch dieser universelle E-Mail-Client Thunderbird. Mhm. Und ich finde das toll, was die da machen. Und die haben auch einen gewissen Anspruch. Und deswegen unterstütze ich die regelmäßig finanziell. Hast du mal von dem Dienst Flatter gehört? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es den aktuell noch gibt. Das fand ich ein sehr cooles Konzept. Nicht zu verwechseln mit Flutter. Genau, Flutter ist eine Entwicklung. Genau. Nee, Flatter war ein Dienst, da hast du eine Börse gehabt, da hast du ein Wallet, ne, hast du eingezahlt, hast gesagt, boah, hier kommen im Monat 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, wie man will. Und dann war es so, bist du im Internet gesurft und die Webseiten waren teilweise hatten die diesen Flutter-Button und jetzt konntest du einfach sagen, oh, fand ich geil den Artikel, den Blogartikel, hast den Flutter-Button geklickt und so bist du gesurft, hast dir gar keine Gedanken über irgendwas gemacht, sondern einfach nur, wenn du gefühlt hast, das war jetzt cool, hast du auf den Flutter-Button geklickt. Dann hast du dafür gewotet und Flutter hat das dann gesammelt? Und Flutter hat dein Geld, was du hast, auf alle, die du geflattert hast, in dem Monat gleichmäßig verteilt. Also wie du geklickt hast, verteilt. Ne? Also fand ich eine richtig coole. Gibt es das nicht mehr? Bin ich mir nicht sicher. Ich kann mich auch dran erinnern. Das war in der Blogzeit. Also man muss ja dazu sagen, Internet hat sich ja mittlerweile stark verändert. Wir sind leben ja jetzt in einer Welt, wo man auf Plattformen gefangen ist. Ne? Du bist auf Insta gefangen, auf TikTok. Leute betreiben ja in der Regel nicht mehr selber irgendwas. Das war zu den Blogzeiten ja ein bisschen anders. Da hat halt jeder einen Blog gehabt auf seiner Domain und heutzutage hat jeder einen Stream auf irgendeiner Social-Media-Plattform. Ja, aber die Idee fand ich wirklich richtig, richtig cool. Ja, absolut. Weil du darüber hast du auch volle Kontrolle, ne? Wenn du sagst, ey, ich will was zurückgeben, kann jeder so viel zurückgeben, wie er will. Und diese Mikrobeträge machen dann in der Summe dann auch für die Leute was aus, ne? Absolut, ne? Und man tut was Gutes. Und heute gibt es ja sozusagen auch die aggressivere Form. Wenn man jetzt zum Beispiel an PayPal denkt, da hast du ja auch, wenn du irgendwas kaufst oder Geld sendest, dann kommt ja auch immer noch ein Vorschlag, jetzt hier hin spenden oder so. Ja, genau. Das ist halt auch die moderne Form, um Organisationen bekannt zu machen. Moderne Wegelagerei. Richtig. Wobei, genau, ich muss sagen, mir kommt das leider auch immer ein bisschen aufdringlich. Übergriffig vor. Ja, und auch sehr, also ich glaube, mal hinter steckt irgendein Deal, ne? Na klar. Also klar, sicher. Mir fällt schwer daran zu glauben, dass ein Riesenunternehmen wie PayPal zum Beispiel sagt, oh, wir sind hier ganz großzügig. Also ich glaube, tut mir leid, dass ich so denke, aber ich glaube, dass immer ein Interesse dahinter steckt. Es muss dir nicht leid tun, es ist ein Unternehmen, was auf Gewinnmaximierung ausgerichtet und ist. Und das Interesse ist immer Image. Also ist in den meisten Fällen wahrscheinlich Image. Erstmal Monetarisierung und Image und dann wobei ich auch sagen muss, ich glaube natürlich auch, dass es sehr reiche Personen und Unternehmen gibt, die wirklich sagen, ey, wir haben so viel Kohle, wir sind dem so überdrüssig, wir wollen wirklich was Gutes tun. Also das glaube ich auch. Also man merkt das ja bei Leuten, die viel Geld haben, für die Geld keine Rolle spielt, dass die dann dieses innere Bedürfnis, was jeder Mensch hat, sinnstiftend zu sein. Ich glaube, das ist eine etwas romantisierte Vorstellung, die du da pflegst. Ich glaube wirklich, dass es ein verschwindend geringer Teil ist. Okay, wir werden sehen. Von den Verantwortlichen in solchen Unternehmen, die sagen, oh, wir haben so viel Kohle, lass uns jetzt mal was Gutes machen. Wenn ich mit meiner romantischen Vorstellung richtig liege, dann wird mir jetzt irgendein alter, reicher Mensch sicherlich nach dem Hören dieser Podcast-Folge Geld überweisen. Herr Görlitz, ich brauche unbedingt einen Universalerben. Ich habe Ihren Podcast gehört. Richtig. Nimm Sie bitte sofort mein ganzes Geld. Vielleicht meldet sich ja auch deine Nichte 12. Grades oder apropos, so aus sonst wo. Wusstet ihr, das ist das Thema Nigeria-Connection, ne? Also diese ganzen Scams. Ja. Und wusstet ihr, dass die mittlerweile, man könnte meinen, so dreist geworden sind, dass sie reinschreiben, hey, hier ist ein König aus Nigeria. Und die also wirklich die wissen ganz genau, wenn jemand das Wort Nigeria im Zusammenhang mit so einer E-Mail liest, weiß der Bescheid. Aber die machen das mit Absicht und weißt du warum? Na? Die wollen Streuverluste noch weiter minimieren. Und zwar wollen sie wirklich Leute erreichen, die, selbst wenn du denen das auf die Nase bindest und sagst, hey, ich komme aus Nigeria und ich bin dort der Kaiser und außerdem habe ich 15 Giraffen zu Hause im Stall. So, und wenn dann jemand darauf anspringt, dann weißt du ganz genau, okay, den kann ich melden. Damit reduzierst du einen Streuverlust, ne, weil sie wohl damit zu kämpfen haben, dass sie mit Leuten ein Gespräch angehen. Das kostet dir ja Geld, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Den Aufwand haben sie ja. Und wenn die dann nach einer Woche hin und her schreiben, merken, toll, ey, jetzt ist er irgendwie doch drauf gekommen. Ne, und deswegen brauchen die ganz dumm. Ja, und deswegen sind die da so mega offensichtlich. Also nicht, Triggerwarnung an der Stelle wieder, ihr seid nicht dumm da draußen. Nee, und Triggerwarnung auch an euch, ihr seid nicht so mega schlau, dass ihr denkt, der Nigeria, der Prinz aus Nigeria, habe ich rausgefunden, dass es gar kein echter sein kann. Die wollen das, die wollen euch nicht. Ihr seid uninteressant. Genau. Es ist ein Wettrüsten, ein intellektuelles Wettrüsten da draußen. Weil die bösen Jungs da draußen, die werden auch immer cleverer und niemand von uns, selbst wir hochspezialisierten Podcaster hier mit IT-Hintergrund, sind nicht gefeit davor, dass wir mal eine Nachricht kriegen, wo wir drüber nachdenken und denken, oh, könnte schon was dran sein. Doch, dein Echsengehirn? Mein Echsengehirn. Ja, du hast ja zwei Gehirne. So ein altes, bin keine Exe. So ein altes Gehirn, was auf... alt, hast du gerade alt gesagt? Ja, du hast so ein Beleidigt dich die ganze Zeit. In unserem Vertrag steht, wenn wir übereinander reden, wird das Wort alt nicht fallen. Also Marc ist 25 im Podcast. Nee, es gibt ja dieses, dann nenne ich halt Urgehirn, das springt auf sowas halt an, aber dann kommt dein schlaues, modernes Gehirn, also dein Nachdenken. Ich empfehle Think Slow, Think Fast and Slow oder so. Schnelles Denken, langsames Denken, sehr gutes René Buch. René sagt wieder Dinge, die keinen Sinn ergeben. Ja, Think fast and slow. Sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Da wird das Thema ein bisschen aufgedröselt. Nee, also von daher, Sie wollen die auch mit dem schnellen Gehirn noch echsenartig denken. René, kleiner Tipp von mir an dich, so ganz privat. Ja. Speak fast and slow. Nee, speak slow and think fast. Man merkt schon, wie er stockt, ne? Also, wie das Gehirn rattert gerade. Die Festplatte voll ist. Ja, aber wie sind wir jetzt da von Spenden sind wir jetzt hier hingekommen? Ja, Spenden, sorry, wir wollten spenden. Nein, aber alles genau. Gut. Also, dann sag doch mal, wo du spendest oder ob du spendest. Na, Stefan hat eine Zeit lang immer Kindern den Schwimmunterricht bezahlt. Stimmt, das klingt ich auch voll schon lustig, aber ja. Hat er wirklich ja, gemacht. Ja. Die Schwimmkurse von den Berliner Bäderbetrieben, da hatte ich auch mal mich unterstützt. Dann habe ich ja durch meine Blutspenden das Geld, was ich da gesammelt habe, das habe ich ja auch gespendet. Hast du das dieses Jahr eigentlich noch gemacht oder nein, bist du von dem Trip runter? Ich nicht, nein. Aber warum ich würde es irgendwann mal wieder machen. Na, ist halt auch eine Zeitfrage. Also das war mal eine Zeit, da war natürlich gar keine Frage. Ja, die Corona-Zeit war natürlich sehr extrem. Ich das war dich mein gar nicht anders. Hobby. Also ich kenne dich jetzt wirklich ein paar Tage. Aha. Und du, ich kenne dich eigentlich immer nur als ziemlich blutleer. Ja. Deswegen bin ich so blass, ja. Genau. Na, das habe ich jetzt nur wegen des Gags gesagt. Aber ich kenne Stefan eigentlich immer als jemand, der sagt, nö, Donnerstag kann ich nicht, da gehe ich Blut spenden. Ja, richtig. Ja, das kommt bestimmt auch mal wieder, ja. Ja, donnerstags Blut spenden und mittwochs Kinder den Schwimmunterricht bezahlen. Ja. Mittwochs saufen und Donnerstag Blut spenden. Ich weiß, in unserer ersten Podcast-Phase war ein großes Thema Geschenken im Advent, Geschenken. Ach, Weihnachten im Schuhkarton. Ne? Mensch, so ja, Weihnachten Aktion, im Schuhkarton. Glaube ich. Da, schönen Gruß an Maite, die hat das, glaube ich, damals immer so als Thema gebracht. Ja. Aber es ist jetzt ja auch zu spät, weil das war immer so eine vorweihnachtliche Aktion, dass man einen Schuhkarton gepackt hat mit Sachen, die man nicht mehr braucht und ja. Als Westpakete. Und Spenden, da denkt man ja immer sofort an Kohle. Ja, ich aber nicht. Es gibt ja auch Sachspenden. Also ach so, auch nicht. Kleidung oder irgendwas, mache ich halt auch sehr viel. Immer wenn ich meinen Kleiderschrank ausmiste, dann sind das ja quasi Sachspenden, weil richtig. Man fährt dann zu so einem Kleidercontainer, schmeißt das da rein. Und das wird in Afrika verkauft, dadurch können die lokalen teils. Textilunternehmen nicht überleben, weil die Ware nicht so günstig anbieten können wie der Müll, der aus Europa kommt. Ja. Und damit wird die Wirtschaft immer mehr abhängig von ja, uns. Ja, es ist tatsächlich ein großes Thema. Du hast da schon recht, da könnte man nochmal die Sache ein bisschen aufdröseln. Es gibt da weniger höchst seriöse Firmen, die diese Kleidercontainer aufstellen. Gerade hier in Berlin sind wir ja gebeutelt, was dieses Containerthema angeht. Da manchmal waren ein paar stehen die sogar illegal. Ja, also vor ein paar Jahren haben sie ja quasi die Stadt überflutet mit den Dingern. Und bis dann der Senat irgendwann mal gesagt hat, was, wir müssen da einfach mal gegen vorgehen. Und mittlerweile sind die quasi aus dem Stadtbild wieder verschwunden. Das heißt, die wenigen, die noch aufgestellt sind, sind dann vom Roten Kreuz oder artverwandten Katastrophen. Und ich verwende an der Stelle den Begriff Katastrophen auch ganz bewusst, weil man denkt immer, ja, das Deutsche Rote Kreuz, naja, da weiß ich auf jeden Fall, dass es in guten Händen landet. Pustekuchen. Auch die versuchen nur irgendwie da den Reibach mitzumachen. Also das steht bei denen auch an erster Stelle und erst an zweiter versuchen sie damit irgendwie Gutes zu tun. Also nee, hat schon recht, man muss schon aufpassen, also, wenn man da irgendjemand, was irgendjemand tust du damit schon was Gutes. Ja. Aber es gibt ja Alternativen. Und wenn es nur dem Unternehmer ist. Genau. Der muss ja auch Leute bezahlen. Ja, aber es ist ein fragwürdiges Geschäftsmodell. Wenn ich das, ja, also ja, wenn ich darauf angewiesen bin, dass weißt du, ja, ich will mich da auch nicht um Kopf und Kragen reden. Wenn Stefan seinen Gedanken zu Ende führt, suche ich mal ganz kurz, weil es ganz interessant ist, im Strafgesetzbuch das Thema Betrug raus und gibt es mal den Absatz zum Betrug Gewissen. Findest du übrigens unter B. Ja. Stefan. Genau. Zwei Sachen dazu. Also ja, ich finde auch diese Container, das hat das Niveau ist echt schlimm geworden, weil die mittlerweile bei uns zum Beispiel in der Gegend auch ziemlich oft geplündert werden. Und dann hast du um den Container 2-3 Meter Müll. Genau. Ne? Die schmeißen auch den Müll in die Container rein. Ja, das ist furchtbar. Und eine Alternative, so wie ich das zum Beispiel mache, ich bringe meine Klamotten, die ich aussortiert habe oder was noch gut ist. Ins Sozialkaufhaus? Halt, ne? Nicht ins Sozialkaufhaus, aber wir haben zum Beispiel in Lichtenberg gibt es so ein Tagestreff und da sind wir jetzt wieder bei den Obdachlosen und die freuen sich sehr wohl darüber. Also und da finden wir auch, dann ist es gut aufgehoben. Und dann landet es direkt dort, wo es auch hin soll. Richtig. Also end-to-end verschlüsselt quasi. Und da hat man ein viel besseres Gefühl. Ja, sehr gut. Okay, an jetzt übernehme ich Betrug. An dieser Stelle rezitiere ich aus dem Strafgesetzbuch. Hier kommt der Betrüger. Paragraph auf Führungsaufsicht, Moment, ich bin verrutscht. Ich fange von vorne an. Ich rezitiere aus dem Strafgesetz. Ich begrüße euch ganz recht herzlich. Paragraph 283 zum Thema Betrug. 263 habe ich gesagt? Ja, richtig. Du, also, ich habe nicht gehört. Folge 180. Ja. So, jetzt noch wer mal. In der Absicht, sich oder einen Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu erschaffen, das Vermögen, verschaffen. Verschaffen? Das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch, und jetzt kommt's, Vorspielung, falscher, oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahre oder Geldstrafen bestraft. Der Versuch ist strafbar. So, und der Versuch ist strafbar. Erstmal das, der Versuch. Und der interessante Punkt, der andere interessante Punkt, und jetzt könnt ihr euch mal Marketing so mancher großen Unternehmen angucken. Wer den Eindruck erweckt oder wer Tatsachen unterdrückt oder um einen Irrtum zu erregen oder am Leben zu halten. Ne? Also selbst das Unterdrücken von Wahrheiten. Ne? Und jetzt bin ich nämlich neulich drüber gestolpert, als ich bei Amazon bestellt habe, wo immer steht, mit Prime-Vorteil sparst du Porto-Kosten. Ne? Also es wird mir immer verklickert, dass wenn ich jetzt nicht sage mit Prime, dass ich dann Porto bezahlen muss, obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon wissen, wie viel ich im Warenkorb habe und dass ich kein Porto bezahlen werden müsse. Ne? Weil ich drücke dann immer den Button, ja, jetzt weiter mit Porto. Und was passiert, wenn ich draufklicke? Dann steht da, du hast dann den Wert erreicht, Porto wird abgezogen. Dünnes Eis. Aber wen juckt's? Ja, wo kein Kläger ist. Ja. Wo kein Kläger, da kein, nee, wie heißt es, wo kein Richter, da kein Henker. Irgendwie so. Ich wollte nur sagen, auch die Wahrheit zu verheimlichen ist schon Betrug. Ja. Punkt aus Ende. Ja. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Ach Leute, wir müssen versuchen, aus dieser doch gerade etwas gedämpften, um nicht zu sagen gedrückten Stimmung wieder rauszukommen. Weil wir müssen auch langsam zum Ende kommen, etc. Weil es ist bald 0 Uhr und die Leute wollen rausgehen und in die Kirche, Andacht zu Weihnachten. Ach nee, Weihnachten ist ja schon vorbei, dann wollen sie noch Feuerwerkskörper wieder zurückgeben. Fünf Minuten über der Zeit, meine Güte. Ich meine nur. Ich bin ja nicht der brennende Busch, ich mache nur Vorschläge. Na eben. Ich bin nicht der brennende Busch, ich mache nur Feuer. Gut, waren wir mit Stefan durch? Du wolltest ein Spiel mit uns machen. Was? Wolltest du denn ein Spiel mit uns machen? Ja, du wolltest das Spiel von letzter Woche wiederholen. Ja, wollen wir das spielen? Ja, wenn du vorbereitet bist. Ja, aber selbstverständlich. Ja, komm. Es ist Weihnachten gewesen. Ja, es ist Weihnachten gewesen. Okay, dann spielen wir. Nee, ich keine Schokolade. Warum nicht? Das ist das neue Jahr. Aber man muss die guten Vorsätze fürs genau. neue Jahr, echt? Da haben wir es ja wieder. Nee, lass uns nächste Woche über Vorsätze sprechen. Jetzt aber nicht. Muss sagen, übrigens, René hat einen richtig schicken Weihnachtspulli an. Das müssen wir an der Stelle mal erwähnen. Ja, du kannst doch Werbung machen. Sagen wir einfach, er hat einen Weihnachtspulli an. Ja, was steht da drauf? 1822. Hol mir einen Sterni. Ein Sterni. Ach, das ein Sterni. Das war das Abschiedsgeschenk quasi auf der Epic-Abschiedsfeier. Sternburg, ein großer Kunde. Okay. Ich habe oft mein Gesicht hergehalten. Also gut, ich habe es, glaube ich, nur zweimal hergehalten. Ja, man sieht's. Aber ich habe oft mitgevotet, welches der Plakate in den Druck kommt. Also von daher. Hast du deinen Teil dazu? Habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Sehr schön. Ist ein sehr leckeres Bier. Ja. Nö. Ja, ich trinke kein Bier, ich kann leider nichts dazu sagen. Aber dann hast du doch den richtigen Pullover an, wenn du da völlig uneingenommen reingehst. Ich habe eine Sache nur gelernt. Prost ist eine Aufforderung zum Trinken. Rechtstechnisch ein sehr dünnes Eis ebenfalls. Also wo wir schon mal bei dünnen Eis sind. Also bei Silvester aufpassen. Also, ne? Wenn das nächste Mal jemand zu dir Prost sagt, dann sagst du einfach verzieh dich. Nee, dann sagst du, du hast mich gerade versucht zum Alkohol. Was ist die Alternative? Schwierig. Rechtsneutral? Ja, du guckst ihn tief in die Augen und sagst, schwierig. Ach so, okay. Schwierig. Nein, du einfach dieses Glas heben und dabei nicken. Okay. Ja. Gut. Wir spielen. Ja, let's have a game. Let's have a game. Ich finde ja Kopfschütteln besser als nicken. Auch gut. Auch eine Idee. Ne? Wir spielen wieder. Und zwar das Wahrheit oder Lüge. Wir haben noch keinen richtigen Namen für das Spiel. Und ihr habt euch gewünscht, mal mit Berlin-Schlagzeilen zu spielen. Aha. Und das habe ich gemacht. Da sind wieder Zettel. Okay, ich fange mal an. Nur zwei. Nein, das sind ganz viele. Oh, das sehen viele aus. Ja. Nee. Nicht vorher gucken. Genau. Nacheinander. Und so, okay. Vielleicht als Tipp. Das waren die Regeln noch anders. Es sind Schlagzeilen zu Berlin. Und natürlich, manchmal ist die Schlagzeile ein bisschen weiter gedacht, ja. Also das vielleicht im Hinterkopf behalten. Okay, jetzt so, schon dass, kompliziert. Das generelle Thema passt dann schon. Dann fangen wir mal an. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was du damit sagen wolltest. Vielleicht, ist mir aber egal. Genau. Wir spielen einfach los. Pass auf, nur für René nochmal, um die Regeln richtig zu umreißen. Ich lese vor und ich gebe dann auch den Tipp ab. Verstanden, ja. und dann liest du vor und dann gibst du zuerst deinen Tipp ab, ja, damit es immer so hin und her geht. Verstehe. Alles klar, okay. Dann kann doch eigentlich gleich Stefan vorlesen. Erste Schlagzeile. Nö, kein Bock. Berlin verbietet Einhörner auf E-Scootern. Und mein Tipp ist, das ist völliger Quatsch. Es gibt ja keine Einhörner. Ja, mein Instinkt sagt mir auch, dass das Quatsch ist. Und ich horche auf meinen Instinkt. Deswegen Lüge. Okay. Ja. Also ist das, wir mussten gar keine Nummer ansagen. Hast du das System weiterentwickelt? Ja, natürlich. Ach, krass. Zweite Ausbaustufe. Also, ihr habt recht. Steht 1-1. Ist eine Spur zu magisch für Berlin, aber es gab den Ansatz, weil denkt mal zum Beispiel an Fasching. Man darf nicht verkleidet auf dem E-Scooter fahren. Richtig, und daher rührt die Story. Und jetzt verstehst du, was ich vielleicht vorhin gemeint habe. Also im Großen, von der Grundidee. Man darf nicht verkleidet E-Scooter fahren? Darfst ja auch dann nicht. Dann darfst du vermutlich auch nicht verkleidet Fahrrad fahren. Ja, könnte dahinter auch stecken. Was? Und du darfst schon gar nicht als Godzilla verkleidet Auto fahren. Du darfst ja auch beim Autofahren dein Gesicht nicht verdecken. Stimmt, du darfst nicht vermummt sein. Die Frage ist, ob das auf den Straßenverkehr generell zutrifft. Eigentlich schon. Darf man dann verkleidet auf die Straße gehen? Ich will nicht kleinlich sein, aber ich will wissen, wo die Grenze ist. Probier's aus. Nein. Guter Tipp. Okay. Also mein Tipp dazu ist, gut, dann bin ich jetzt dran. Dann bin ich gespannt. Oh Mann, ey. Weißt du, hier so ein Muschelbubu-Licht. Jetzt haben wir ja schon extra Licht angemacht. Normalerweise sitzen wir hier. So, Tempelhofer Feld. Anwohner melden zu viel Himmel. Warum lachen wir da? Ist das ein Hinweis etwa? Zu viel Himmel? Mehr Flugzeuge oder was? Was für ein Quatsch. Jetzt bin ich mal auf Renés Antwort gespannt. Du wolltest mich ja eben manipulieren mit zu viel Quatsch, weil du weißt ja, wir sind allen Spaß. Entschuldigen Sie bitte, ja. Allen Spaß zu viel Himmel, ja, sind wir jetzt gerade in einem Battle. Richtig. Da ihr seid Feinde jetzt gerade. Da kann nur einer gewinnen. Also, die Leute am Tempelhofer Feld sagen zu viel Himmel. Ja, also ich glaube schon, dass Leute das nervt, dass da nichts gebaut wird. Großes Streitthema, ein bisschen mehr Hochhäuser, Randbebauung. Ich finde es eigentlich, die Aussage ist an sich Quatsch. Ich würde trotzdem sagen, es ist wahr. Ich weiß, also, was soll denn damit gemeint sein? Na, zu viel Himmel, du stehst da, du guckst links Himmel, rechts Himmel, da ist ja nichts bebaut. Das wäre mal geil, wenn da irgendein Baum oder so wäre. Kannst du dich entsinnen, wie wir den Podcast damals da aufgezeichnet haben? Ja, sicher. Du war hast toll. Nach 5 Minuten schon geheult, dass dir die Sonne aufs Gemüt scheint. Ja, du hast jetzt kein fertiges Plätzchen. Du manipulierst deine eigenen Erinnerungen, um mir einen reinzuwirken? Nee. Also René sagt, ist ja eine Frechheit. Ich würde Stefan nach Möglichkeit bitten, unter berlin-podcast.de in den Shownotes zur aktuellen Ausgabe die Ausgabe zu verlinken, in der wir vom Tempelhofer Feld waren und ein Dauergemecker über den permanenten Himmel. Zum Glück ist René nicht so der nachtragende Typ. Nee. Genau, der vergisst das auch. Das schätze ich so an ihm. So Marc, warte, was denkst du? Okay, da steht Anwohner melden zu viel Himmel. Okay, melden heißt nicht meckern. So kann man sie auch ausreden. Zu viel Himmel. Okay, wenn da zu viel steht, das ist dann schon natürlich, das hat eine negative Konnotation. Zu viel heißt ja. Der Analyst, der Wissenschaftler. So, und das würde heißen, jemand beschwert sich darüber, dass da nicht gebaut wird. Und das sage ich, ist Quatsch. Das ist natürlich genau umgekehrt. Die freuen sich eher darüber, dass es so viel Himmel gibt. Ich sage, das ist Quatsch. Also haben zur Erinnerung, ich sagte, das ist nicht Quatsch. Genau. Okay. Ja, René hätte sich einfach mal zuhören müssen, weil Marc hat ja schon die Antwort gegeben. Also du hast es schon super analysiert, aber genau das ist ja das Thema immer, dass die Tempelhofer eigentlich gar nicht wollen, dass da was gebaut wird. Genau. Deswegen ist es erfunden. Ja, weißt du warum? Die gehen da nie selber hin. Die meckern nur, dass da gebaut werden soll und gehen nie selber hin. Ja, also das Thema um das Feld ist natürlich real, aber zu viel Himmel ist definitiv. Okay, 1-0 für mich. Weiter, nächste. Nee, 2-1 für Marc. So, Marc. 2-1. Ja. Okay, ich bin dran. Alles klar, nächster Zettel. Oh, der ist umgedreht. Dann nehmen wir den jetzt hier. Dort steht, Kreuzberger entdeckt Ruhe in Berlin. Stellt Antrag auf Denkmalschutz. Ein Glück muss ich nicht jetzt erst sagen. Was für ein Scheiß. Okay. Also die KI hat wieder hier schön zusammengefasst irgendwie eine Meldung. Kreuzberger entdeckt Ruhe in Berlin und stellt daraufhin Antrag auf Denkmalschutz. Was Stefan uns eigentlich zu Beginn des Spiels sagen wollte, die KI drückt sich ein bisschen kompliziert aus. Das kann durchaus sein. Wer ist Mensch, hätte ich gesagt, drückt sich beschissen aus. Höchst unverständlich. Kreuzberger entdeckt Ruhe in Berlin und stellt Antrag auf Denkmalschutz. Gut. Ja, das sage ich, das ist eine echte Meldung. Nur seltsam von der KI zusammengefasst. René, jetzt du. Ich bin auch der Meinung, dass das echt ist, weil Denkmalschutz ist echt ein Thema. Bloß weil du jetzt in dem Bereich im weitesten Sinne arbeitest. Ja, und das hört sich nach zu Hause an. Also ja, das ist natürlich. Also die KI sagt dazu, pures Podcast-Gold, sowas von erfunden. Ja, hat kein 2 Punkt zu 1 weiterhin. Für niemanden. Hat sie gut gemacht. So. Ja, Moment. Achso, es ist komplett erfunden. Ja, was für ein Scheiß. Komplett erfunden. Kreuzberg also, ist schon erfunden. Für mich, also, es entpuppt sich gerade hier als komplettes Glücksspiel. Da haben wir es. Oh, ich fühle schon, ich kann gar nicht aufhören. Hilfe, Hilfe. Immer verdoppeln. Startup bietet authentische Berliner Unfreundlichkeit als Coaching-Seminar. Coaching-Seminar. Also Berliner Unfreundlichkeit gegen Kohle. Das ist doch mal ein Geschäftsmodell. So, das heißt, es gibt offenbar einen Markt dafür, diese Berliner Unfreundlichkeit. Nur wenn die Meldung stimmt. Genau. Also ihr Pappnasen da draußen, wenn man der Meinung wäre, dass das in irgendeiner Form sympathieträgerhaft ist, Berliner Unsympathischkeit in sich zu haben. Dann sagen wir als Berliner, interessiert uns ein Scheißdreck. Ja, ich halte es für kompletten Humbug. Okay. So ein Scheiß denkt sich doch kein Mensch aus. Und ich sage, das ist wahr. Ja, du pokerst. Ich poker? Mhm. Du suchst Streit, oder? Okay, also wir haben wieder geteilte Meinungen. Ja. Gut. Wir müssen die Sache doch spannend halten. Wir sind wieder mal einer geteilten Meinung. Ja, genau. Stimmt, nee, geteilte Meinung ist ja total Quatsch, fällt mir gerade auf. Die Sache an sich ist real, denn es gab 2025 tatsächlich mehrere Berlin-typische Attitude-Startups zum Thema Direktheit, Ehrlichkeit und Konfliktkultur. Also ich finde, der Titel ist ein bisschen satirisch gemeint, aber das Konzept dahinter gibt es wirklich. Aber deswegen ist wie kann man das Bedürfnis danach haben, wie Marc zu sein? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber steht 3-1 für Marc. Genau, ihr Penner. Marc zieht davon. So, ja, zieh mal den Zettel. Das ist ja hier leicht verdientes Geld, wie ich feststelle. Wenn man hier mit Tütensuppen und Luftpumpen spielt, ist das ja kein Wunder. Mann meldet falsch geparktes Lastenrad. Polizei findet es im eigenen Wohnzimmer. Was? Was? Bist du eigentlich dran, Ray? Ich bin dran, ja. Ein Mann meldet ein falsch geparktes Lastenrad. Die Polizei findet es im eigenen Wohnzimmer. So, da dürfen wir davon ausgehen, dass die Polizei dann kommt und das falsch geparkte Lastenrad in dem Wohnzimmer des Mannes findet, der das gemeldet hat. Man sagt heutzutage der meldenden Person. Sogar ja, René, komm, stell dich mal auf den Tisch, frag mal, wer es wissen will. Ja. Mann meldet falsch geparktes Lastenrad, Polizei findet es. Das ist mir zu abgedreht. Ich sage, das ist Verlierer. Das ist Tinnef, das ist Humbug. Ist Quatsch. Ich kann dir sagen, die Geschichte ist ausnahmsweise wahr. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Ja, sie natürlich. Sie fragten, wo befindet sich denn das Fahrrad? Die sagen, hier hinter mir. Nein, ich bin trotzdem der Meinung, das stimmt. Irgendwas muss ja stimmen. Ich sage, das ist Quatsch. Uiuiui, also letztes Mal wart ihr ziemlich lange einer Meinung? Ja, weil wir das Spiel nicht verstanden haben, weil wir Deppen sind. Naja, also kurz und knapp kann man sagen, es könnte ein Polizeibericht sein, ne, eigentlich? Ja, klingt doch voll, voll. Aber ein Ausgedachter. Ist es nicht. 4-1 für Marc. Meine Güte. Das ist aber heute eine Klatsche für René. Warte mal, jetzt schon wieder. Kann's noch wieder gut machen. Es liegen noch 5 Zettel da, warte doch mal ab. Ja, gleich kommt René wieder mit der Nummer, die er auch gern im Spielcasino macht, nämlich doppelt oder nichts. Genau. Stimmt, ja. Wir wollten ja die Punkte verhandeln. Ah ja, pass auf. Vergessen. Ich würde diesmal gern 2 Tipps abgeben. Okay. Jetzt wirklich. Also, Club lässt Gäste nur noch rein, wenn sie nüchtern sind. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sollte Standard sein. Die sollen sich doch im Laden besaufen. Ja, okay, das ist deine Meinung, aber ja. Ist die Meldung echt? Also pass auf, niemand bringt mit so besoffener Gast was. Komm, kriegst einen besoffenen Gast rein, gehen fünf nüchterne Gäste raus, weil sie Schnauze voll haben. Ich will dich nicht manipulieren. Ich bin nämlich völlig anderer Meinung, aber ich würde jetzt trotzdem darauf tippen, dass es stimmt. Du wirst darauf tippen, dass es stimmt? Es ist Quatsch. Marc, es ist völliger Quatsch. Das klingt so, als wenn eins sich Stefan ausgedacht hat. Die Meldung ist wahr. Das ist nämlich der neueste Trend, der seit einigen Monaten... Sich nüchtern saufen. Nein, nicht sich nüchtern saufen, sondern das heißt Sober Partys. Da werden also ganze Clubs darauf ausgerichtet. Also die Clubs, die machen das mittlerweile so, dass sie dann ausgewiesene Tage haben, wo tatsächlich überhaupt kein Alkohol ausgeschenkt wird und Leute, die alkoholisiert sind, kommen auch gar nicht erst rein. Und das ist ein Trend, der sich tatsächlich immer mehr durchsetzt und deswegen ist die Meldung absolut wahr. Wie oft warst du seitdem auf einer Party? Das ist doch keine Party. Entschuldigung, wenn er nicht gesoffen wird, ist es keine Party. Na. So Stefan, Sit-in. Du musst auflösen. Wir haben ja offenbar eine kleine Meinungseinigkeit. Also ihr sagt beide, dass es wahr ist. Ja. Ja. Okay, also ich fand es sehr interessant, was der Marc gesagt hat und das werde ich auch nochmal recherchieren, aber in meiner Meldung steht... Ich habe übrigens gesagt... super revolutionär, sowas zu machen, ne? Also deswegen glaube ich, dass... Das setzt sich auch immer mehr durch, ja. Aber hier steht, das ist frei erfunden, weil es gibt noch keinen ernsthaften Versuch dazu. Das ist Quatsch. Ich guck mal, erkläre das. Ist ja auch egal, weil es nicht wertungsrelevant ist. Genau. Aber, es steht ja eh, ihr habt beide dasselbe gesagt. Das heißt, ja in nächster Instanz ist an der hohen Führung. Marc gegen das Internet. Nee, gegen die KI. Ja. 4-1 nach wie vor. Hey, wir haben jetzt beide einen Punkt bekommen. Ja. Nee, ist okay. Alles gut. Okay, hast du richtig mitgezählt? Ja, okay. Berlin startet Bürgeramt-Express-Termine. Nein. Berlin startet Bürgeramt-Express. Termine jetzt schon in nur 3 Monaten verfügbar. Donnerwetter. Donnerwetter. Das sind die Berliner Behörden. Also. Ich habe dazu eine Meldung vom regierenden Bürgermeister, dessen Namen wir alle nicht wissen. Herr Wegner. Kai Wegner, genau. Uwe Wegner. Kai-Uwe Wegner. Nicht zu verwechseln mit Marc-Uwe Kling. Ja. Der ist genauso lustig, aber halt kein Politiker. Okay, Kai Wegner. Bürgeramt Express. Ja, ich glaube, die Initiative heißt anders. Das würde für eine Fake-Meldung sprechen. Und es ging auch nicht um in 3 Monaten, sondern es ging eigentlich um noch viel schneller. Also bestimmte Bereiche, die digitalisiert sind. Genau, die GIFAI hat sich hingestellt, die Wirtschaftssenatorin hat gesagt, ja, wir haben jetzt so und so 4% irgendwie Digitalisierung, bla bla bla bla bla. Und ich weiß, es gab ein paar ausgewiesene Events, zu denen man dann deutlich schneller irgendwie Bürgeramtstermine gekriegt hat oder was ich so dachte, offene Tür, sowas in der Richtung. Das heißt, das hier ist äußerst plausibel. Ich halte das aber für eine Fake-Meldung, weil sie ist sie ist so ein bisschen an der Realität vorbei. Die Meldung stimmt, aber nicht so, wie sie hier steht. Also, ja, danke, dass du mir den Zettel nochmal reichst zum Durchlesen, aber ich habe es mir gemerkt. Ich war ja beim Hoffest am Roten Rathaus. Und bin dort Kai-Uwe Wegner über den Weg gelaufen. Kai-Uwe. Und er hauchte mir zu, wir dürfen uns nicht lächerlich machen. Und natürlich würde so ein Bürgeramt-Express-Termin, würde ja das Eingeständnis sein, bei uns geht irgendwas nicht. Und deswegen glaube ich, würde das, hast du gesagt, das war? Ich habe gesagt, das ist fake. Ja, und deswegen denke ich, ja, es ist wahr. René versucht, Boden gut zu machen. Ja, ja, genau. Also, ich muss mal Marc ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat es ja schon total richtig erklärt. Trotzdem falsch. Vermutlich. Die Überschrift ist natürlich etwas ironisch gemeint, aber in der Sache steckt natürlich die Wahrheit dahinter. Berlin hat letztes Jahr natürlich verkündet, wir können jetzt Termine viel schneller vergeben als vorher. Das war die Innovation. Mhm. Und teilweise gab es ja auch Experimente zu sagen, kommt mal spontan vorbei. Ja, ja, hier gibt es genau. Bürgerämter, die geben euch heute einen Termin. Ne? Oder ohne Termin, kommt direkt vorbei. Und oder fahren in die Nachbarstadt. Ja, also oder kümmere dich allein um deinen Scheiß. Deswegen würde ich Marc aufgrund seiner Erklärung, auch wenn er es falsch eingeschätzt hat, schon den Punkt geben. Aber wieso? Was steht auf dem Zettel? Ist es wahr oder falsch? Ne, das ist wieder diese Verallgemeinerung. Also die Sache, die Überschrift dazu, das Thema ist korrekt. Also es ist eine wahre Geschichte. Nur die Überschrift ist ein bisschen verspitzt, ne? Das heißt, das wurde mit Absicht so formuliert, dass es mich richtig in die Irre führt. Ja, und das war mein Hinweis ganz am Anfang. Also so gesehen ist es ein Fakt. Glaub das nicht alles, was ihr liest. So. Deswegen gebe ich dir den Punkt. Und René hat ja auch gesagt, es ist wahr. Ja. Nö, dann habt ihr beide einen Punkt. Ich hab gesagt, das ist fake. Naja, aber ich würde dir den Punkt geben, weil du hast es schon richtig gesagt. Aber er kann doch nicht sagen, das stimmt nicht. Ja. Okay, ist egal. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Wieso kriegt René jetzt nicht den Punkt? Na, kriegt er doch. Er kriegt auch den Punkt. Aber wir kriegen jetzt beide einen. Ja, er kriegt beide, habe ich ja gesagt. Haben wir irgendein Problem miteinander? Noch gibt's nicht? Hier ein Problem? Nein. Es passt, es steht. Musst du das in die Sendung tragen? Steht es 5-2. Musst jetzt, du das? Ne? Ja. Musst du das in die Sendung tragen? Können wir das nicht nachher? Ja. Wir hatten gesagt. Nächste. Wir hatten ausgemacht. Wir setzen uns hier so hin, tun so, als wenn nichts ist, ziehen unsere Sendung hier durch. Ja. Und danach geht es dann heiter weiter. So ist es. Nächste Schlagzeile. Späti führt KI-Türsteher ein. Du siehst aus, als willst du nur reden. Ja, ist Quatsch. Schön wär's. Also die Idee dahinter ist natürlich ganz offensichtlich, wie auch Clubs wollen Spätis keine Leute haben, die Bier kaufen. Was ist doch Quatsch? Natürlich wollen Spätis Leute haben, die Bier kaufen. Die wollen niemanden haben, der redet. Weil wer redet, kostet Geld und bringt keins. Trotzdem glaube ich, dass es fake ist. Also es ist fake. Das ist fake. Okay, René sagt, das ist fake. Ich gucke natürlich nochmal mit dem analytischen Blick. Mich erinnert das an, ich hatte mal eine Physikarbeit. da stand unter der Aufgabe, komplett am Thema vorbei, aber gute Erklärung, volle Punktzahl. Siehst du? Deine Chance, noch einen Punkt zu machen jetzt. Nicht, dass ich noch einen brauchen würde, Stefan. Kannst du René sogar einen 5-2. Bin schon auf das Ziel geraten. Den Zettel hier hatte ich in der Hand und zwei liegen noch auf dem Tisch. René kann noch ausgleichen. Oh, Späti führt KI-Türsteher ein. Du siehst aus, als willst du nur reden. Boah, ey. Du siehst aus, als willst du nur reden. Und wenn du aussiehst, als wenn du nur reden willst, dann hast du ja nichts verloren. Denn wir wollen nur Leute, die etwas kaufen. Späti führt KI-Türsteher ein. Was für ein Quatsch. Aber ja, wir wollen die Sache mal ein bisschen spannend aber machen. Aber Quatsch ist das neue Wahrheit. Ja, genau. Ich sage, es gibt Versuche in dem Bereich. Sag einfach nur ja oder nein. Ja, es stimmt. Alles du richtig. Weißt, du weißt, du riskierst einen Punkt, wenn du jetzt weiterredest. Ja, genau. Ja, wie soll ich sagen? Stimmt einfach. Es ist fake, natürlich. Ah, ja, aber klar. Nee, holt auf. Nee. Ergebniskosmetik. 5-3. Okay. Neues Wohnkonzept. Ah, ja. WG mit 17 Falt. Personen. 2025 ist nichts mehr neu. Ich fange nochmal an. Bitte, bitte. Neues Wohnkonzept. WG mit 17 Personen gilt offiziell als intime Lebensgemeinschaft. Tja. Stille. Da fällt mir auch nichts mehr ein. Ja. Achso, nee, mir muss ja was dazu eingefallen. Ich muss ja als Erster meine Einschätzung abgeben. Neues Wohnkonzept, Doppelpunkt. WG mit 17 Personen gilt offiziell als intime Lebensgemeinschaft. Jeder Neues. Kommunenbetreiber würde sofort sagen, das ist gut. Neues Wohnkonzept, WG mit 17 Personen. Ja, kann ich mir tatsächlich was drunter vorstellen, halte es aber für Mumpitz. Das ist fake. Ja, ich mache am Mumpitz einen Haken mit dran. Aber an der Stelle möchte ich kurz erzählen, das ist die, weil ich habe ja gemerkt, wenn man was erzählt, kommt vielleicht ein extra Punkt. Mhm. Und zwar gibt es ja tatsächlich die Situation oder das Gesprächsthema, dass Lebensgemeinschaften nicht nur aus einem Mann und einer Frau, anders, nicht nur aus einem verheirateten Paar oder einem durch den Geschlechtsakt verbundenen Paar bestehen muss, sondern es gibt ja auch Rentnerinnen, die zusammen wohnen oder Rentnermänner oder so Dreier-Rentner-WGs, wo man gesagt hat, im Prinzip erfüllen die ja dasselbe Prinzip einer Lebensgemeinschaft. Warum sollen die nicht voneinander profitieren, wenn einer stirbt? Die kümmern sich umeinander, ne? Also die nehmen dem Staat ja auch ein bisschen was ab. Warum soll das nicht als Lebensgemeinschaft offiziell gelten, mit allen Rechten, die damit verbunden sind? Diese das Problem Idee finde ich sehr haben schön. Wir. Ich glaube aber, die ist nicht, noch nicht durchgekommen oder meine Informationen sind nicht auf den aktuellsten Stand. Nee, mit Sicherheit nicht. Weil das Problem haben wir ja jetzt, also das ist ja eine uralte Geschichte. Tina und ich, wir leben zusammen in einer eheähnlichen Gemeinschaft. Ihr könnt eine eingetragene Lebensgemeinschaft draus machen, oder? Was so viel heißt wie heiraten. Weiß ich nicht, ob das das heißt. Ja, das heißt, es gibt nichts anderes, was man machen könnte. Und das Problem ist, wenn du das nicht tust, wenn wir nicht heiraten, dann haben wir einen richtigen Scheiß, wenn einer von uns beiden das Zeitliche segnet. Weil du musst vorher das alles schriftlich festgelegt haben, was irgendwie dein Nachlass angeht. Also sie kommt an meine Konten nicht ran, sie kommt an meine Passwörter nicht ran. Habt ihr keine eheähnliche Gemeinschaft? Ja, doch, haben wir, aber das, zählt ist, nichts, ja. das zählt nichts. Du brauchst wirklich diesen Trauschein. Stefan, ich kann dir leider nicht helfen. Hm? Ich würde dich nicht heiraten. Okay. Okay, also, René hat jetzt gesagt. Quatsch. Ist Quatsch. Ja. Aber du hast es auch wieder so gut erklärt, fand ich. Und du hast gesagt? Ich finde es Quatsch. Aber bei 17 Leuten, nee, das macht keinen Sinn. Komm, wenn nicht mal Marc und seine Partnerin. Genau. Ne, warum aber dann 17 Leute? Hier gilt auch wieder das Grundthema, also was hinter dieser Überschrift steckt. Habe ich gut erklärt, ne? Ist ja real, also mit Lebenspartnerschaft, ja. Zweckentfremdung, größere WGs, absurde Wohnsituation, ne? Sowas alles. Also, eine Wohnung. Das ist schon eine reale Geschichte dahinter, aber die Überschrift ist natürlich ziemlich überspitzt. Also ich lehne ihr hättet den jetzt Punkt sagen ab. Können, was ihr wollt, ihr hättet immer den Punkt gekriegt. Ich lehne den Punkt ab. Ich möchte einen Punkt schon für die Wahrheit und nicht aus Mitleid. Das passt schon. So. Jetzt gibt es nur noch eine Story. Ich habe mir den Spielstand nicht gemerkt. 6-4. 6-4. Oh, da kann René gar nicht mehr. BVG testet Schweigewagen. Berliner beschweren sich über die Stille. Das ist in alle Himmelsrichtungen Quatsch. Schweigewagen, ja. Also bei der Deutschen Bahn gibt es diesen Ruhebereich. Ja. Bei der BVG macht das 0,0 Sinn, also im öffentlichen Nahverkehr. Wenn man sich nicht Sinn machen würde, das schon. Was die BVG aber oft macht, ist die Aufforderung, keine TikToks laut zu hören, keine Musik laut zu hören. Finde ich gut, ja. Ja, vielleicht ist das damit gemeint. Ja, wenn das jetzt. Es gibt ja diese Durchansagen in Bussen und so wenn weiter. Wenn du es bunt anstreichst, dann könnte es natürlich genau das sein, aber ich glaube. Okay, René sagt Fake. Was sagt der Marc? Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Ist Fake. Klar, wortreich erklärt, dass er das alles für Fake hält und sagt dann am Ende, nee, also das ist auf jeden Fall gesagt, Fake. Du sagst, das ist Fake, testet Schweigewagen, Berliner beschweren sich über die Stille. Ja komm René, ich muss ja noch eine Chance geben, hier wenigstens noch mal ranzukommen. Ja, wie gesagt, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Ja, wie gesagt, es gibt diese Durchsagen irgendwie, wenn ihr euer TikTok hören wollt etc., dann macht das bitte über Kopfhörer und nicht lauthals für alle. Und vielleicht ist das hier damit gemeint, deswegen sage ich, der Kern dahinter ist wahr. Ja, Marc hat jetzt das Spiel so ein bisschen verstanden, glaube ich. So ein bisschen. Ja. Also 2024/25 gab es mehrere BVG-Diskussionen und Tests zu Ruhezonen und Awareness-Kampagnen. Die zugespitzte Reaktion ist satirisch. Das Grundthema existiert aber. Es gibt wirklich oder gab Überlegungen. Es gab Überlegungen. Ja, und es wurden auch Tests gemacht. Es wurden Tests gemacht. Jetzt könnt ihr entscheiden. Eigentlich hat Marc recht. Ich hab mal wieder recht. Ich habe nur steht 1000-1, René. Ich habe einen Verbesserungsvorschlag für das nächste Mal. Wir brauchen mehr Klarheit. Ja. Deswegen, ich habe sowieso mal den Eindruck gehabt, also dass Marc ein bisschen knapp, schlauer ist als ich. Und ich finde auch, dass 5-1 sehr, sehr knapp ist. Nein, es war kein 5-1. Du hast noch gut aufgeholt, René, und gehst leider. Ich sag mal so. Dieser knappen Niederlage. Wir hatten dadurch ein bisschen Gesprächs. Übrigens, René, für den zweiten Platz kriegt man hier gar nichts. Ne? Achso, nee, dann will ich auch nichts weiter. Zweiter Platz ist halt auch verloren. Dann darf ich heute als Erster gehen. Nein. Aber schönes Spiel. Ich denke mir was fürs nächste Jahr aus. Ja, wunderbar. Ah, das wollten wir doch nur hören. Ja. Sehr schön. Gut. Vielen Dank, Stefan, dafür. Das war recht unterhaltsam. Ich hoffe, für unsere Hörer da draußen auch. Ja. Oh, das ist der Fips-Asmus ist auf den Kopf gefallen. Denn wir sind am Ende unserer Sendung und die beschließen wir natürlich nicht ohne einen ordentlichen weiteren Battle, aber der ist auch... Der ist lustiger. Sollte lustiger sein. Witz-Battle. Marc hat was entdeckt. So, willkommen bei Fips-Asmus, wie wir ihn lieben. Ja. Runde 1. Wisst ihr, mein Freund, der hat sein Leben lang Alkohol getrunken und jetzt hat sein Arzt gesagt, er hätte Wasser in den Beinen. Oh ja. Das ist gut. Nicht für eine eigene Seite haben. So, sagt sie, ich gehe zur Kosmetikerin. Sagt er, ambulant oder stationär? Schmunzel. Ja, Silvester haben wir ja, ne? Also Jahresende, Silvesterwitze. Ein Patient fragt seinen Arzt nach der Untersuchung, ob er zu Silvester noch ein Glas Prosecco trinken dürfe. Worauf der Arzt erstaunt fragt, Sie dürfen ein Glas trinken. Aber worauf wollen Sie denn um Gottes Willen noch anstoßen? Wir haben jetzt noch ein alter Witz von Fips Asmussen eingefallen, da brauche ich das Buch jetzt gar nicht für. Meine Frau nimmt jetzt Schlammpackung. Na und? Ist es schon hübscher geworden? Ja, anfangs schon, aber so langsam bröckelt das Zeug wieder ab. Ne? Ja, den fand René gut. Den wird doch heute Abend weitererzählen, bestimmt. Querstreifen machen dick, Längsstreifen machen schlank, Funkstreifen machen tatütata. Oh, ein typischer Fitzaufnahme. Auf einer Silvesterparty. Um 1 Uhr treffen sich zwei Männer und der eine fragt den anderen, sagen Sie mal, kennen wir uns nicht? Erkennen wir uns nicht? Der andere, nein, ich habe Sie noch nie zuvor gesehen und Ihre Geldforderungen sind jetzt auch verjährt. Runde 3. Du musst in das Mikro sprechen. Ja, ja, alles klar. Wo, den habe ich bestimmt schon erzählt. Der ist so wunderbar. Kleine Frage in die Runde. Wisst ihr, wo beim Baum hinten ist? Das ist da, wo das Papier liegt. Okay. Bei René braucht es heute nicht viel, das ist schön. Das ist eine richtige Weihnachtsstimmung. Die Post bereitet sich schon jetzt auf den Andrang zu Weihnachten vor. Ui, wie passend, Zufall. Man hat 5000 Schilder in Auftrag gegeben mit der Aufschrift Schalter geschlossen. Oh ja, wer kennt das nicht, ne? So sind wir aufgewachsen. Was nehmen wir denn hier? Wir nehmen den hier. Die Mutter fragt ihre Kinder, was sie denn der Oma, die an Silvester Geburtstag hat, schenken können. Da antwortet der kleine Fritz, ein Faltenrock wäre doch toll. Der passt nämlich ganz gut zu ihrem Gesicht. Huiuiui. Huiuiui. Drecksbengel, Elender. Bonusrunde. Marc, hast du heute einen Zusatzwitz dabei? Ah. Ach, Bonuswitz. So, ich habe hier ungefähr 568 Bonuswitze. Neben dir liegen, So, warte mal, siehst du, wir haben noch gar nicht gesagt, wie dick dieses Buch hier eigentlich ist. Sind hier die Seitenzahlen mit drin? Sagen wir mal so. Das ist wirklich ein Buch ohne Seitenzahlen. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist auch bei vielen Witzen ein Buch ohne Jahresangabe. Mich hätte mich mal interessiert, wann das produziert wurde. Oh, das steht ganz vorne. Da müssen wir mal reingucken. Aber es hat doch eine ISBN, vielleicht kriegt man es raus. Ja, sicher, aber das ist doch ins Buch reingedruckt. Also, da steht's nicht. Nein, lies mal einen Witz vor. Ach du Scheiße, hat nicht mal vernünftig. Nein, da ist nichts. Da ist nichts drin. Aber das gehört doch da rein. Was ist denn da los? Ja, das gehört da rein. Das ist nicht mal ein Dingscode hier, so ein ISBN-Code oder so. Das ist vielleicht hier so ein. Schwarz gedruckt. Ja, genau. Das ist gar kein echtes Buch. Nee, das ist kein ISBN, nichts, gar nichts. Hat einer selbst gedruckt? Einer hat ein Buch selber gedruckt und einfach in den Laden gestellt. Richtig. So fängt doch auch Fips Asmus an. Ja, das kommt doch hier, also bestimmt aus Fernost gekauft. Verrückt. Das kann gut sein. Nee, das habe ich gar nicht gekauft. Mann. Jetzt mag es einen Bonuswitz. Stefan Drängel, komm. Ja. Ja. Vielleicht nur Uhr. Ich muss ja jetzt was finden. 5. Oh Gott. Ich lese den einfach vor, ich weiß gar nicht, was da los ist. Ein Ostfriese sitzt auf der Parkbank, kommt der Polizist und sagt, Sie können hier doch nicht sitzen, Ihre Hose ist ja offen. Wieso, ist die Dame schon weg? Da ist ja nochmal ein Gutes zum Jahresende rausgesucht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der gut war, ich glaube, ich habe den gar nicht verstanden. Na gut. Den erklären wir dir nachher in Ruhe. So. René, sein letzter für dieses Jahr. Mein letzter. Die Satellitentechnik ist so weit fortgeschritten. Wenn man heute in den Nachthimmel sieht, weiß man gar nicht mehr, ist das noch der große Bär oder schon der große Bruder? Ach, den müssen wir dann. Wir schulden euch eine Erklärung, aber nicht nur wir euch, sondern auch Fips uns. Nicht mehr dies Jahr. Genau, dann machen wir jetzt den Abschluss. Also wir haben ja viele Witze über Silvester, Böller und so weiter gemacht, aber die zünden irgendwie alle nicht. Ja. Kaching! Kaching passend zum letzten Witz, sehr gut. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen... Ja, ich würde sagen, wir beide machen jetzt unseren üblichen Abschlusssatz und dann übergeben wir an Stefan, ja, der sich wortreichst aus dem Jahr Hallo? Verabschiedet bitte in du? Unserem Namen. Mach. Ja, also ich wünsche euch natürlich nicht nur einfach eine schöne Restwoche, sondern noch ein Restjahr. Macht das Beste draus. Ich darf im Namen von uns dreien versprechen, dass wir uns nächstes Jahr wiederhören, wenn ihr mögt. Ja, wir mögen auf jeden Fall. Wir werden wieder am Start sein. Empfehlt uns weiter. Ihr wisst ja, teilen, liken, abonnieren, weiterempfehlen, gerne Feedback, was auch immer. Zieht uns durch den Kakao, sagt uns, dass wir scheiße sind, aber sagt uns bitte irgendetwas, weil wir machen das nicht für uns, wir machen das für euch. Und damit zu René. Ja, und auch ich habe eine kleine Rede vorbereitet an dieser Stelle. Es war ein schönes Jahr mit euch. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Und deswegen werden wir das nächstes Jahr so weiterführen. Ja, wir hören uns also in 2 Wochen schon wieder. Und bis dahin macht's gut. Tschüss. Ja, da kann ich mal anschließen. War toll mit euch. 2025. Ich weiß auch nicht, wie schnell die Zeit wieder vergangen ist. Und wir sind gespannt, was 26 uns bringt. Na, in dem Sinne, wir wünschen euch alles Gute und wir zählen jetzt runter, oder? Machen wir noch Raclette oder wie sieht's aus? Also ich möchte eigentlich nur noch sagen, wir waren sehr schnell dieses Jahr. Ja. Also wirklich, wofür andere Podcaster ein ganzes Jahr brauchen, das haben wir locker in 365 Tagen geschafft. Definitiv. Das macht schon einen Unterschied. Ja, das unterscheidet uns von den anderen. Denken wir nochmal zum Nachdenken. Ja. Apropos, keine Weisheit. Dann ja, brauchen wir nicht Weisheiten, damit geht's nächstes Jahr weiter. Ja. Dann frohes neues Jahr, guten Rutsch oder in der anderen Reihenfolge. Und dann sehen wir uns im Januar, hören wir uns wieder und alles Gute für euch. Bis dann. Tschüss. Taxi. Und hier sind die Outtakes. Zum Einpegeln habe ich jetzt mal die Aufnahme gestartet. Das leuchtet rot. Ein Batteriesymbol leuchtet nicht. Das ist ja fantastisch. Wenn Blut kommt, kannst du aufhören. So, Stefan, wie war deine Fahrt hierher? Sehr gut. Okay, wunderbar. Und deine Marc? Nicht, dass es euch was anginge. Ja, sehr gut, super. Dann werden wir gleich im Podcast wieder hören, bestimmt. Ja. Die Unfälle. Ja. Marc ist heute ins Büro geschlittert. Oh, René hat sein Tagebuch mitgebracht. Wie war das so schön? Liebes Tagebuch, heute ist nichts passiert. Ja. Bis morgen. Ich habe einen Zaubertrick. Nein. Mit dem mache ich mit dir, Stefan. Denk dir mal eine Zahl aus. 5. Gibt's schon. Gibt's schon. Ja. Okay. Okay. Gut. Ach, jetzt. Ja, also mit Leuten rumzuhängen, die Kinder haben, kann anstrengend sein. Nee. Kann nur, ja. Mit Leuten rumzuhängen, die nichts peilen, kann anstrengend sein. Das ist ja fast dasselbe wie Kinder, ne? Ja, aber wer nichts peilt, der hat auch keine Kinder, üblicherweise. Ist das so? Ist das so? Ja. Ist es so? Stefan, damit wir hier nicht alt werden müssen, leg mal los. So, Moment. Ah, ja, genau. Oh, Mann, nicht. Ja. Vorbereitung, also. Und dann mein müssen Gott. Wir hier noch. Mann, ich zähle im Kopf die Sekunden mit, wir brauchen gar keine Uhr laufen. Moment. Marc ist auch nicht so weit, nur der Stefan ist wieder vorbereitet. War ja bla, klar. Bla. 3. Gut, wir fangen an mit Folge 100. 80. Ja. Yeah. Hat René sich nämlich nicht aufgeschrieben. Doch, habe ich. Du weißt ja auch, was für ein Datum heute ist. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, witzigerweise, heute ist die 80. Folge und zufälligerweise der 18.12. Nein. Morgen, -1. Genau. Ja. Eselsbrücke, Marc. René hat im Matheunterricht aus dem Fenster geguckt. Wissen wir doch. Gehangen. So. Aus dem Fenster gehangen. Das okay. Stimmt überhaupt nicht, dass ich mich leicht ablenken lasse. Oh, ein Vogel. Genau. Ach, einen Aufsager müssen wir auch noch machen, okay. In der letzten Folge des Jahres spenden wir für euch nochmal. Was? Gute und. Nee, was haben wir gesagt? Gute Unterhaltung. Gute Laune. Okay, okay, nochmal. In der letzten Sendung des Jahres spenden wir nochmal richtig gute Unterhaltung für euch. Und René ist in Weihnachtsstimmung. Anhand seines Pullovers sehe ich, er setzt voll auf Rot. Ja, und ob man nach einem Casino-Besuch wirklich zur Suchtberatung muss, das erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe. Wo hat's du hast geholfen? So ein bisschen gezögert, ne? Die letzte Sendung des Jahres, da spenden wir wieder gute Unterhaltung für euch. Haha, und René setzt heute auf Rot. Ja, und ob ich deswegen wirklich zur Suchtberatung muss, das erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe. Genau, also. Wir schalten es aus. Einfach, ich weiß mal nicht, ob ich auf Stopp oder auf den Aufnahmen. Wir sind 45 Minuten drüber. Stopp. Stopp.